Heute reden wir ja alle über den 9. September. Wo waren Sie am 9. September? Und was haben Sie für Erinnerungen? 11. Ja, es geht durcheinander. Der Innenminister hat ja vor ein paar Tagen auch immer vom 10. September notorisch gesprochen. Der Ministerpräsident spricht immer gern vom 9.11. Also mit diesem 9-11, das geht schwer durcheinander. Ich war am 2001 war ich als Korrespondent auch für die Frankfurter Rundschau damals schon in Berlin. Wir fühlten uns damals immer wie der Mittelpunkt des politischen Wirkens. Dann schlugen die Flugzeuge im Tower ein. Wir haben da eben wie alle anderen auch gebannt vor dem Fernseher gesessen, auch weiter nichts gemacht. Und das schadete auch nichts. Wir haben nämlich auch die nächsten 3 Tage dann eigentlich nichts mehr gearbeitet, weil, obwohl es uns total widerstrebt hat, weil man ja das Gefühl hatte, Mensch, da sind weltbewegende Dinge passiert und du bist eigentlich Journalist, du müsstest dabei sein. Aber plötzlich war Berlin vollkommen unbedeutend geworden, weil sich alles auf der anderen Seite des Atlantik abgespielt hat. So war das damals für mich. Ich weiß noch, ich hatte eine Freundin dort, die Bekannte, ging noch gerade ganz schnell per Handy und dann brachen die ganzen Handys auch zusammen, also die Telefonverbindung. Also es war schon ein schlimmer Tag. Gut. Das ist aber ja nicht das einzige Gedenken, was wir heute haben. Wir sind heute genau ein halbes Jahr nach der Naturkatastrophe von Japan, die Atomkatastrophe nach sich gezogen hat. Und das geht so ein bisschen unter in dem großen 9-11-Gedenken. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, an den man sich heute erinnern kann und der ja genauso wie der Terrorismus auch seine tiefen Wirkungen bis nach Deutschland und bis nach Hessen hat. Ja, und die Nachrichten von da sind nicht gut. Nee. Zu Ihrem Buch, Ausgekocht. Als der Koch seinen Rücktritt ankündigte, wurde der lange Zeit und oft geschmähte plötzlich zu einem Vorzeigepolitiker. Seine Fehler, seine Skandale schienen plötzlich vergessen und man sprach davon, wenn er abtritt, dann gibt es eine große Lücke, ja sogar eine ganz große Kluft. Die Lobhudeleien kamen nicht nur von außen, sondern auch von ihm. Er glättete natürlich alle Skandale so im Rückblick. Die Wahlniederlage, ich meine, das war ja auch ein Grund, warum er zurückgetreten ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und er wollte als Held, als besonderer Typ abtreten. So, Herr von Bethenburg, was war das der Anlass für Ihr Buch? Ja, das war der Anlass für das Buch. Wir hatten vorher schon in der Zeit, in der wir eben der Kollege Thieme, der das Buch zusammen mit mir geschrieben hat und ich aus Hessen Bericht erstattet habe, kommen Sie rein. Haben wir noch einen Sitzplatz? Nee. Draußen sind, glaube ich, noch Stühle, da müssen Sie sich dann mit. Was schon können wir? Wir haben dieses Buch sozusagen länger vorbereitet. Wir haben ja immer recherchiert. Sie haben das, soweit Sie Leser der Rundschau sind, auch mitverfolgen können. Wir haben dann eben mit Blick auf das Buch nochmal intensiver recherchiert und ein paar Geschichten mehr rausgefunden, die wir vorher noch nicht kannten. Wir hatten uns schon mit dem Plan getragen, dass man irgendwann mal so eine Art Bilanz dieser CDU-Regierungszeit in Hessen, der ersten langen CDU-Regierungszeit in Hessen, muss man ja sagen, es ist ja ein altes SPD-Land, ziehen wollten. Und dann kam an dem Wäldchestag 2010 letzten Jahres die Rücktrittsankündigung. Und dann haben wir gesagt und zusammen mit dem Verlag gesagt, jetzt muss es schnell gehen und haben alles ganz schnell zusammengeschrieben. Ein paar Geschichten mehr haben Sie gerade gesagt, auf die sind Sie gestoßen. Hatten Sie denn gute Zuträger, gute Informanten? Es gibt ja Leidtragende dieser Politik. Es ist ja nicht so, dass alle davon profitieren. Es gibt ja auch Menschen, die schwere Nachteile haben, persönliche, politische Nachteile durch dieses System Koch-Bouffier, wie wir es nennen. Und natürlich kommen diejenigen, die sich dann an die Presse wenden oder die für uns zugänglich sind, wenn wir sie anfragen, eher aus diesem Zirkel als aus dem Kreis derjenigen, die Teil des Machtspiels sind. Politische Nachteile, auch die Rundschau hatte politische Nachteile, war ja nicht unbedingt geliebt von der Regierung Koch. Wie stark war Ihre Schere im Kopf? Ich fand das ja doch relativ mutig, so ein Buch zu schreiben, auch mutig, dass die Rundschau das unterstützt hat. Ja, darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut als Autoren. Das ist für uns quasi lebenswichtig, dass wir die Unterstützung der Zeitung haben, dass wir jemanden im Rücken haben, der gewappnet ist auf eine Auseinandersetzung politischer Art möglicherweise auf juristischer Art, auch damit muss man ja immer rechnen. Wir haben diese Unterstützung von der Rundschau gehabt und wir haben eine starke Unterstützung gespürt bei vielen der Geschichten, zum Beispiel bei der Steuerfahndergeschichte, auf die wir heute nochmal zu sprechen kommen, von unseren Lesern. Das ist auch ein ganz starker Rückhalt gewesen. Wir sind, indem wir eben auch den Lesern erzählt haben, wie mit uns umgegangen wird, wie mit der Rundschau umgegangen wird, haben wir eine große Welle von Solidarität bekommen, haben Mails bekommen, haben Leserbriefe bekommen nach dem Motto, macht weiter, man sieht, dass ihr da am richtigen Punkt seid. Und auch das war für uns natürlich eine Bestärkung. Gab es denn Einflussnahmen von Seiten der Staatskanzlei, als das Buch dann auf dem Markt war? Nein. Es gibt ja zwei Strategien, wo man sozusagen als Gegenseite, die man als Gegenseite wählen kann. Das eine ist offensiv dagegen powern, die andere ist verschweigen oder so zu tun, als wäre nichts. Und die Staatskanzlei hat die letztere Variante gewählt. Die Einflussnahmen oder die versuchten Einflussnahmen gibt es in laufenden Prozessen, aber nicht nach dem Erscheinen des Buches. Das wäre ja auch zu auffällig, dann würde ja alle Öffentlichkeit mitbekommen, dass da etwas am Kochen ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Nein, die Einflussnahmen, die beschreiben wir ja auch zum Teil in dem Buch, haben vorher stattgefunden, manchmal subtil, manchmal weniger subtil. Vielleicht muss man dazu sagen, die hessische Landesberichterstattung unterscheidet sich von politischer Berichterstattung in anderen Bundesländern und auch im Bund, vor allen Dingen dadurch, dass wir sehr viel enger an den Politikern dran sitzen als anders. Auf den Schößen, sage ich immer, sitzen. Ja, wir haben unsere Büros freundlicherweise als Gäste des Landtags. Wir haben unsere Büros im Landtag. Es gibt ein Landtagsrestaurant, in dem sowohl die Politiker essen als auch die Journalisten. Man trifft alle auf den Fluren. Es gibt also sehr viele Gesprächsmöglichkeiten. Und das hat natürlich Folgen in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, man hat einen relativ nahen Zugang zu Informationen, die man braucht. Das ist hilfreich. Das andere ist, man wird ständig auch in Gespräche verwickelt, die man vielleicht lieber vermieden hätte und bekommt freundliche Hinweise oder auch weniger freundliche Hinweise, dass die Geschichte, die man gerade recherchiert, die falsche ist, dass es noch viel interessantere Sachen gibt, dass man sich da in Sachen reinrennt, die gar nicht so wichtig sind, wo ganz große politische Würfe gerade entstehen. Und auf dieser Ebene finden die Passionen statt. Sie sprechen im Buch vom System Koch. Wollen Sie das System Koch mal beschreiben? Ja, man muss ja inzwischen vom System Koch-Bouffier eigentlich schreiben, denn beide gemeinsam sind an die Macht gekommen nach der Wahl 1999, Anfang 1999. Koch, damals als Spitzenkandidat, wurde Ministerpräsident, Bouffier wurde sein Innenminister, blieb das 11,5 Jahre lang und übernahm den Ministerpräsidentenposten dann im vergangenen Jahr, als Koch gegangen ist. Das ist also ein System, das beide Politiker betrifft. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben, wenn jetzt in heutigen Tagen Bouffier eben seinen neuen Deal verspricht und ja auch, wie wir beobachten können, durchaus umsetzt. Es hat sich am Stil der Regierung etwas geändert im Laufe der letzten Monate. Allerdings inhaltlich nicht. Hat sich inhaltlich wenig, vom Stil in der Tat viel. Herr Bouffier geht freundlicher mit der Opposition, insbesondere mit den Grünen, um. Nachtigallikör der Trapsen, die nächste Wahl kommt bestimmt. Der FDP geht es bekanntlich nicht so gut, dass man sich darauf verlassen könnte. Insofern ist auch ein neuer Stil dann immer in gewisser Weise taktisch geprägt. Aber jedenfalls, diese Jahre sind Jahre Koch-Bouffier und wir sprechen von einem System Koch-Bouffier aus dem Grunde, dass diese beiden und ein Dutzend anderer Jugendfreunde sich schon in den 80er Jahren zusammengefunden haben in der sogenannten Tankstelle, einer Gruppierung der Jungen Union, die deswegen so genannt wird, weil sie sich häufig an der Gaststätte Wetterau Ost A5 Richtung Norden getroffen hat, in einem Hinterzimmer auf halbem Wege zwischen Koch und Bouffier sozusagen, Bouffier Gießen, Koch Eschborn, und dort im Grunde verabredet hat, dass sie gemeinsam die Macht im Land übernehmen wollen. Und genau dies hat diese Truppe von ungefähr Gleichaltrigen, fast alles Männer, bis auf Karin Wolf waren alles Männer, und alles eher konservativ gestrickte CDU-Leute, dann in die Tat umgesetzt. Und das, was wir System Koch nennen, ist die Art, wie alles niedergebügelt wird, was dieser Macht in den Weg kommt, und wie es dieser Truppe gelingt, tatsächlich die ganze Partei quasi in Besitz zu nehmen und Regierungsposten immer und fast vollständig aus den eigenen Reihen zu besetzen. Aber wie ist der Gruppe das gelungen? Über die Karin Wolf können wir gleich noch reden, über den Banzer können wir auch noch reden, der gehörte damals auch dazu, wurde dann aber rausgekickt, vielleicht wissen Sie warum. Aber wie ist es der Gruppe gelungen, die Macht so fest in die Hände zu nehmen? Ich glaube, mit das sozusagen das Wichtigste, was man dazu sagen muss, ist, dass es sich bei der hessischen CDU um eine extrem autoritätshörige und sehr leicht kontrollierbare Partei handelt. Auch das beschreiben wir in dem Buch anhand eines Parteitags. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal an einem Parteitag der hessischen CDU teilgenommen hat. Man kann da als Gast hingehen und ich sage Ihnen, es lohnt sich, aus ethnologischen Gründen sozusagen. Weil es ist wirklich eine, weil wenn man heute von Parallelwelten spricht, das ist eine Parallelwelt. Sie finden da eine Versammlung von hochmögenden Leuten, von Leuten, die gut ausgebildet sind, Rechtsanwälte, Unternehmenslenker, Wirtschaftsprüfer, die das Maul nicht aufkriegen. Sie haben eine Veranstaltung, bei der vom Podium vorgegeben wird, was Stand der Dinge zu sein hat, was beschlossen wird, wer gewählt wird, und so wird es gemacht. Es gibt keinen Widerspruch, es gibt keine offene Debatte. Wir hören dann immer, wir bekommen dann immer zugetragen, wenn wir dieses Thema ansprechen mit CDU-Oberen, wir tragen die Konflikte intern natürlich ganz heftig aus, aber nach außen zeigen wir Geschlossenheit. Da mag ab und zu auch was dran sein. Aber das macht ja nicht den Kern der Demokratie aus. Den Kern der Demokratie macht ja aus, dass man eine öffentliche, offene Debatte pflegt, bei der auch für das Publikum sichtbar ist, was es für Strömungen in dieser Partei gibt, was es für gesellschaftliche Konflikte gibt, die auch in dieser Partei ausgetragen werden. Und das passiert bei der CDU Hessen gar nicht. Und dies ist sozusagen die Grundlage dafür, wie es gelingen würde, dieser sehr machtorientierten Clique von Juristen, von Männern mit Ellenbogen, diesen Laden zu übernehmen. Sie haben im Buch mal geschrieben, es gab nie mehr als 5 Abweichler. Aber immerhin, es gab ein paar Abweichler. Ja, die Zahl 5 stammt von Roland Koch selber. Das hat er in seiner Abschiedsrede im Juni auf dem CDU-Parteitag in Willingen gesagt. Das war der Parteitag, auf dem Volker Bouffier einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt worden ist, in dem Koch zurückgetreten ist und im selben Atemzug zum Ehrenvorsitzenden der CDU Hessen gemacht worden ist. Eine Position, die sich nur nach Honoratiorentum anhört, aber weit mehr ist. Denn Ehrenvorsitzender bedeutet, dass Roland Koch das Recht hat, an jeder CDU-Vorstandssitzung, die es in den nächsten 100 Jahren bei der CDU Hessen geben wird, teilzunehmen. Und wie man hört, macht er davon auch Gebrauch nach wie vor. Das heißt, er mischt im Hintergrund sehr wohl, auch wenn man ihn auf der offenen Bühne nicht sieht, mit. Und bei dieser Gelegenheit hat Koch in seiner Abschiedsrede dies eben gesagt. Er hat ein Lob der Geschlossenheit abgegeben, das versteht man gut vor diesem Hintergrund. Und er hat gesagt, mehr als 5 Abweichler in den eigenen Reihen seien es nie gewesen. Das lässt sich für uns von außen natürlich nicht nachvollziehen. Abweichler konnten wir nur sozusagen feststellen, wenn auch nicht namentlich, bei seiner letzten Wahl zum Ministerpräsidenten im Jahr 2009, dass er im Landtag nicht alle Stimmen von den Abgeordneten der Koalition aus CDU und FDP bekommen, sondern 4 weniger. Das war ein herber Schlag für diese Mannschaft, die das gewohnt war, dass immer alles durchgewunken wird. Es war eine geheime Wahl und die Interpretation der Staatskanzlei zu diesem Vorgang war, dass es diesen 4 Abgeordneten nicht gelungen ist, den Wahlschein an der richtigen Stelle zu durchstechen. Ich sage Ihnen das ganz im Ernst. Ich meine, man kann das ja tatsächlich kaum glauben. Es war ein neues Wahlsystem damals, das die einmal und nur dieses eine Mal wegen dieses Missgeschicks durchgeführt haben. Wahlscheine, bei denen man Ja, Nein durchstechen musste mit so einem Stab. Also ein vorgebohrtes Loch endgültig durchlöchern musste. Und der Regierungssprecher wollte uns also allen Ernstes weismachen, 4 Abgeordnete hätten es nicht geschafft, den Stift durchzubohren. Ich habe eben von Karin Wolf und Banzer gesprochen. Warum sind die aus der Clique rausgefallen? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei Karin Wolf war nicht mehr zu halten wegen ihrer Schulpolitik. Karin Wolf war eine enge Vertraute von Koch, ist sie bis heute. Sie hat ihm das nicht übel genommen, sie hat eingesehen, dass sie nicht mehr zu halten war. diejenigen von Ihnen, die Kinder, Enkel haben oder selber Lehrer sind, können sich bestimmt an die Regierungszeit Karin Koch erinnern. Sie hat sehr viele Fehler in der Schulpolitik gemacht. Sie hat sich wirklich mit allen Verbänden, selbst mit dem konservativen Philologenverband, vergrätzt, vor allem durch die Einführung des Turbo-Abis, G8, auf denkbar dilettantische Weise. Und insofern war der Wahlmisserfolg von 2008 die Ypsilanti-Wahl, also Kopf an Kopf werden Ypsilanti-Koch, ein Niedergang der CDU damals um 12 Prozentpunkte, hing sehr stark an der Person Karin Wolf, deswegen musste sie raus. Parteiintern mag auch eine Rolle gespielt haben, dass sie ein halbes Jahr vorher private Bekenntnisse abgegeben hat, dass sie eine Frau liebt, was in der CDU auch bis heute ein großes Problem darstellt. Aber die Bild-Zeitung hat positiv darüber berichtet. Ja, sie haben das damals über die Bild-Zeitung veröffentlicht, was dann dazu führte, dass es eben auch positiv berichtet wurde. Trotzdem gab es natürlich darüber auch in den konservativen Kreisen der CDU einigen Unmut. Bei Banzer ist es ganz anders. Banzer war nie ein ganz enger Vertrauter von Koch. Banzer kommt ein bisschen aus einem anderen Spektrum. Also Jürgen Banzer, langjähriger Landrat, Hochtaunuskreis, später dann Justizminister, Familienminister, Kultusminister unter Koch. Während die anderen aus der Jungen Union kamen, kam Banzer aus dem RCDS, also aus dem Studentenverbund der Union, der ein bisschen moderner getickt hat, nicht ganz so konservativ war, sondern ein bisschen offener. Und er war auch, erzählt er jedenfalls selber, ich kann das nicht nachprüfen, ein einziges Mal nur an der Tankstelle bei den Treffen. Er war also, gehörte nicht zum ganz engen Bund. Und er musste in einer Notsituation ins Kabinett Koch eintreten, als er das gar nicht wollte. Er war nämlich eigentlich viel lieber Landrat mit großer Machtfülle im Hochtaunuskreis. Er musste aber einspringen, als Koch seinen langjährigen Freund Franz Josef Jung nach Berlin gelobt hatte, der ihm als Fraktionschef verloren ging und dann so umgestaltet werden musste, dass eben ein Kabinettsposten frei wurde. Und den hat Banzer dann übernommen. Insofern war es nicht ganz verwunderlich, dass er das quasi Bauernopfer war, als dann die FDP in die Regierung wieder reingenommen wurde. Vorher Alleinregierung der CDU 6 Jahre lang, dann eben FDP. Also mussten natürlich Ministerposten geräumt werden von der CDU für die FDP-Politiker. Und dann war die Frage, wer muss gehen, und in dem Fall hat es Banzer getroffen. Also ich habe mir so überlegt, Banzer hätte zu den 5 Abweichlern gehören können, weil er ein eigenständig denkender, schnell von Entschlüssen und schnell in der Umsetzung Mensch. Ja. Ja. 4, es sind immer 4 Abweichler, egal wo, also ob Sie hier Frankfurt nehmen, Sie erinnern sich an die SPD, ob Sie die SPD Ypsilanti nehmen, auch 4, oder hier bei der CDU, FDP, man kann sich gut merken, es sind immer genau 4. Mag sein, dass Banzer einer war, halte ich durchaus für möglich. Jetzt haben wir geredet und eigentlich sollten Sie ein Stück aus Ihrem Buch vorlesen, also zum System Koch. Wollen Sie das noch machen? Absolut. Das ist auch ein ganz kurzes Stück. Das ist sozusagen das Einleitung. Das Resümee, das wir ganz am Anfang gestellt haben. Bürger erwarten zu Recht, dass Regierungen kontrolliert werden, vom Parlament, von der Justiz, von den Medien. Sie erwarten, dass Fehlentwicklungen auffallen und abgestellt werden. Dieses Buch zeigt, dass es zuweilen ganz anders läuft. Es berichtet vom politischen Handeln des langjährigen Ministerpräsidenten Koch und seines Nachfolgers Bouffier. Wir beschreiben ein System, in dem die Regierung all jene beherrscht, von denen sie kontrolliert werden soll. L'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Dieses Wort, das dem absolutistischen König Ludwig XIV. Zugeschrieben wird, gilt auch für die Herrscher Hessens im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Mit einer Einschränkung: der absolutistische französische König musste sich nicht zur Wahl stellen. Daraus ziehen die hessischen CDU-Politiker den fatalen Schluss, sie dürften nach Belieben schalten und walten, weil sie schließlich gewählt seien. Roland Koch hat dieses Denken ganz unverhohlen auf den Punkt gebracht. Als er wegen seiner Einflussnahme auf einen Chefposten im Fernsehen Kritik einstecken musste, erwiderte der hessische Ministerpräsident gekränkt: Politiker sind nicht eine Gefahr für die Demokratie, sondern ihre Grundlage. Roland Koch und Volker Bouffier als Grundlage der Demokratie. Genau nach diesem Muster verfährt die CDU in Hessen. Die Trennung der Gewalten von Regierung, Parlament und Justiz ist zwar im Grundgesetz vorgeschrieben, auch die Unabhängigkeit der Medien oder das Prinzip der besten Auswahl in der Verwaltung zählen zu den ehernen Regeln, die Machtmissbrauch verhindern sollen. Tatsächlich werden die Trennlinien von Koch und Bouffier laufend überschritten. So brechen sie gewohnheitsmäßig den Geist der Verfassung. Einige krasse Fälle werden in diesem Buch beschrieben. Oft sind sie nur aufgeflogen, weil mutige Opfer des Systems Koch den Mund aufgemacht haben. Wenn man sieht, welche Konsequenzen das für diese Menschen haben kann, lässt sich erahnen, wie viele Fälle niemals bekannt geworden sind. Demokratie lebt davon, dass die Mächtigen kontrolliert werden, statt selbst alles zu kontrollieren. Wenn es sonst niemand macht, müssen die Bürger ganz genau hinschauen und ihre Konsequenzen ziehen. Auch bei Kochs politischem Blutsbruder und Nachfolger Volker Bouffier. Denn in der Demokratie geht alle Staatsgewalt vom Volke aus, nicht vom Volker. Aber wollen Sie vielleicht doch an dieser Stelle nochmal so ein paar Skandale von Koch benennen? Also ich, als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, ach so war das, ach ich habe das hier schon wieder alles vergessen. Ach, ist ja wunderbar, diese Zusammenfassung. Aber vielleicht erzählen Sie einfach nochmal, weil ich glaube, es geht Ihnen dann ganz genauso. Man hat so viel wieder vergessen von so ein paar Ereignissen, die wirklich schlimm waren. Das stimmt. Der Name Koch ist, glaube ich, am engsten verbunden mit der Schwarzgeld-Affäre der CDU. Das hat sich so eingeprägt, obwohl das die älteste ist von allen Affären, quasi seine Eingangsaffäre und in gewisser Weise auch sein Ritterschlag. Ohne diese Affäre ist der spätere Koch nach meinem Dafürhalten gar nicht vorstellbar, weil er im Grunde die härteste Affäre, die man durchstehen kann, beziehungsweise die man normalerweise nur durch Rücktritt lösen kann und nicht durchstehen kann, mit Hilfe dieser Geschlossenheit seiner Partei und seiner Getreuen überlebt hat, im Amt überlebt hat. Und das führt dann dazu, dass im Nachhinein alle Skandale, die aufgedeckt wurden, die aufgeflogen wurden, die belegt wurden, einem geradezu klein erschienen gegenüber dem einen Großskandal vom Anfang und auch die Stimmung in Partei und CDU-Fraktionen so war, naja, wenn man wegen dieser Geschichte nicht zurücktreten muss, dann doch wegen der erst recht nicht. Schwarzgeld-Affäre, zu Ihrer Erinnerung, die CDU hatte bundesweit und auch die CDU Hessen und auch die CDU Frankfurt Geld in großem Stil, also Millionenbeträge, illegal auf schwarze Konten im Ausland gebracht. In die Schweiz und später nach Liechtenstein. In die berühmte Stiftung Zaunkönig. Das flog auf durch eine Äußerung von Walter Leisler-Kiep, damals CDU-Schatzmeister im Bund im Jahr 1999. Kohl war gerade schon abgewählt. Und zog dann immer weitere Kreise. Im Laufe dieser Affäre stellte sich heraus, dass ein Großteil dieser verschobenen Gelder hessische Gelder waren. Also die Verschiebung, die in Hessen stattgefunden hatte, hatte ungefähr die Dimension, die es auf Bundesebene auch hatte. Also viel. Verantwortlich dafür war Kochs Amtsvorgänger als CDU-Vorsitzender Manfred Kanter, der dieses System eingefädelt hatte. Ja, und der Koch hat ja gesagt, er hätte nur die tickende Bombe geerbt. Genau, also Koch hat dann gesagt, es sei Glycerin, so sein Wort gewesen, dass man, ne, nicht Glycerin, wie heißt das? Nitroglycerin. Ja. Nitroglycerin. Zyankali. Ne, Nitroglycerin hat er gesagt. Ach, okay, ja. Sprengstoff, den man ihm in den Rucksack gelegt hat und den er also sozusagen hätte entschärfen müssen. Das ist die Version, die er bis heute vertritt, mit der Behauptung, ihm sei das alles unbekannt gewesen und er habe eben, als er Landesvorsitzender wurde, quasi dieses System übernommen und gar nichts davon geahnt, was da passiert ist. Das ist die Form, mit der er juristisch durchgekommen ist, weswegen er, anders als Kanter, auch nie belangt worden ist. Kanter ist verurteilt worden wegen Untreue, wegen dieser Geldverschiebung. Das ist sozusagen die juristische Seite der Sache. Nun kann man sich aber fragen, ist das plausibel oder nicht plausibel, dass Koch das nicht gewusst hat. Offiziell war die CDU klamm. Die CDU Hessen hatte kein Geld. Die CDU Hessen hat sich aber eine große neue Geschäftsstelle in Wiesbaden gekauft und mächtig ausgebaut. Man kann das noch heute bewundern. Das ist wirklich ein beeindruckendes Gebäude, was seinen Preis gehabt hat. Koch hat einen sehr teuren Wahlkampf geführt, der ihn ja dann 98/99 zum Jahreswechsel an die Macht gebracht hat. Auch da denkt man sich doch, dass jemand, der Fraktionsvorsitzender seiner Partei ist, der Spitzenkandidat seiner Partei ist, und der davon profitiert, dass plötzlich Geld da ist, was eigentlich gar nicht da sein kann, merken muss, dass da Millionenbeträge zurückfließen nach Hessen. Koch behauptet aber, darum habe er sich überhaupt nicht gekümmert und habe das Ganze gar nicht gemacht. Und dann kam also Schritt für Schritt weiter, flog die Affäre auf und Koch wurde dann ertappt bei einer Lüge über diese Affäre, wo er sagte, er habe zu einem bestimmten Zeitpunkt noch gar nichts davon gewusst, wo sich später herausstellte, da zu diesem Zeitpunkt jedenfalls war er schon längst informiert gewesen, bekannt geworden als die sogenannte Sternsinger-Lüge, weil sie bei einem Auftritt der Sternsinger am 6. Januar 2000 in der Staatskanzlei stattgefunden hat. Dies zusammengenommen ist, für mich ist es vollkommen unplausibel, dass er davon nichts gewusst haben soll, aber er ist damit durchgekommen. Ja, die Frechheit war ja von den jüdischen Verhältnissen zu reden. Genau, das hat er selber nicht gemacht. Das war der Schatzmeister Wittgenstein, der diese Schutzbehauptung damals aufgestellt hat. Aber das war natürlich das war der Schatzmeister der Partei von Koch. Und sozusagen, wenn man von politischer Verantwortung redet, wenn schon nicht von Mitwissertum, dann ist schon die Frage, welcher Politiker diese Geschichte im Amt überlebt hatte. Interessant ist übrigens auch, dass die CDU ihn nicht gekegelt hat nach dieser Geschichte, weil Leidtragende waren unter anderem auch die Mitglieder der CDU Hessen, die bis ins Jahr 2011 hinein eine Art Kantersoli zahlen. Anfangs eine Mark, später dann 51 Cent Zuschlag zum Mitgliedsbeitrag pro Person pro Jahr pro Person pro Monat, 51 Cent eine Mark, zum Ausgleich der Strafe, die der Bundestagspräsident für die schwarzen Kassen verhängt hatte. Insofern, man kann sich auch vorstellen, wie das in anderen Parteien bearbeitet worden wäre. Bei der CDU ist es so ausgegangen, dass es der Anfang der Karriere von Koch gewesen ist. Und es sind dann viele, viele Skandale gefolgt. Es gab zahlreiche Untersuchungsausschüsse, die auch dazu geführt haben, dass man viel erfahren hat über die Dinge, die passiert sind. Bekannte Skandale und eher vergessene Skandale, obwohl sie auch unglaublich sind, wenn man sie sich nochmal genau vor Augen führt, zum Beispiel der Freie Wähler-Skandal oder auch Wähler-Stimmenkauf-Skandal, ein Ereignis, das auch einen Untersuchungsausschuss beschäftigt hat und der deswegen so interessant ist, weil Koch und Bouffier alle beide darin führend mitbeteiligt sind. Diese Geschichte geht so, dass zu einem Zeitpunkt, wo die Freien Wähler bei einer Kommunalwahl stark geworden sind, wir reden, ich glaube, vom Jahr 2006, Kommunalwahl. Freie Wähler sind stark geworden. Es gibt Ängste bei der CDU, dass die Freien Wähler auch zur Landtagswahl antreten könnten und ihnen Stimmen wegnehmen. In dieser Situation lädt die CDU-Spitze, Koch, Bouffier, Frau Wolf und Herr Boddenberg, die Führungsleute der Freien Wähler in die CDU-Geschäftsstelle, eben jene, die aus schwarzen Kassen gebaut worden ist, ein, um sich zu besprechen, um mal ein Kennenlerngespräch zu machen. Und da sitzt man zusammen und irgendwann sagt der Koch zum Bouffier, Volker, du hast doch da was. Und der Volker zückt dann ein Papier und wedelt damit. Es stellt sich heraus, es ist ein Gesetzentwurf, den er im Innenministerium hatte arbeiten lassen, der zur Folge hätte, dass die Freien Wähler mehr Geld bekämen. Das wiederum hängt mit dem System der Parteienfinanzierung zusammen. Das ist relativ kompliziert, weil bei uns Wählergruppen andere Wahlfinanzierung bekommen als Parteien, die sich immer darüber beklagt haben, die sogar vor dem Verfassungsgericht durchgesetzt haben, dass sie besser behandelt werden müssten. Das ist aber nie in irgendeinem Bundesland auch verwirklicht worden. Nun also das Versprechen, für Kommunalwahlen könntet ihr eine Wahlentschädigung pro Wählerstimme bekommen, wenn ihr nicht zur Landtagswahl antretet. Begründet mit angeblichen juristischen Gründen, warum man nicht gleichzeitig Kommunalwahlentschädigung und Landtagswahlentschädigung kriegen kann. Und warum kam das raus? Das kam raus, weil auch hier wieder von der Gegenseite natürlich, die Freien Wähler haben das öffentlich gemacht, allerdings auch zu einem dubiosen Zeitpunkt, wo man dazu sagen muss, die haben dieses Wissen nämlich auch lange für sich behalten und haben dann, der Landesvorsitzende hat das in dem Moment, als es auf seinem Parteitag oder Delegiertentag, wie das bei denen heißt, zum Schwur kam, er wollte zur Landtagswahl antreten, viele andere in seiner Gruppierung wollten das nicht, hat er es als Argument für den Antritt bei der Wahl eingesetzt und gesagt, Leute, schaut euch mal an, was die anderen mit uns machen, die wollen verhindern, dass wir antreten. Ihm ist es auch gelungen, Thomas Braun hieß der aus Bad Sohn, damals Vorsitzender der Freien Wähler in Hessen, ihm ist es gelungen, eine Mehrheit hinter sich zu bringen. Die sind bei der Landtagswahl auch angetreten mit einem geringen Erfolg, 0,9%. Sie sind genau 0,1% unter der Entschädigung, die sie vom Staat bekommen hätten, geblieben. Auch eine Ironie der Geschichte. Der hat das jedenfalls aufgeworfen. Aber das Spannende ist, es ist nicht bei dieser einseitigen Darstellung geblieben, sondern wir haben dann einen Untersuchungsausschuss gehabt, in dem sie alle angehört wurden. Die Freien Wähler, Boddenberg, Wolf, Bouffier und Koch. Und die haben alle die gleiche Geschichte erzählt. Es hat überhaupt niemand bestritten, dass das so gewesen ist. Koch hat zur Überraschung aller eingeräumt, ja, genau so war es. Wir haben denen das angeboten, dass sie mehr Geld kriegen, und wir haben zur Bedingung gemacht, dass sie dann nicht zur Landtagswahl antreten. Um die Demokratie zu retten? Nein, weil das dringend aus juristischen Gründen, die aber in dem Ausschuss auch dann zerpflückt wurden und widerlegt wurden, angeblich nötig sei. Ende der Geschichte, Skandal aufgeklärt, Skandal liegt auf dem Tisch, nichts passiert. Und das ist dieses System. Also wir Journalisten standen dann ein bisschen fassungslos am Ende davor, haben die Oppositionsführung gefragt, was fordert ihr denn als Konsequenzen jetzt aus dieser Aufklärung? Wie sieht es denn mit Rücktrittsforderungen zum Beispiel aus? Und damals sagte Jürgen Walter, damals SPD-Fraktionschef, später auch unrühmlich in der Ypsilanti-Geschichte bekannt geworden, ganz egal, was wir tun, dieser Mann tritt sowieso nicht zurück. Ja. Wir könnten noch ganz viel auch über den Wahlkampf, wäre mir ja auch ganz... Doch, sagen Sie noch ein paar Sätze zu dem ersten Wahlkampf, den Koch, den teuren Wahlkampf. Was fanden Sie an diesem Wahlkampf so kritikwürdig? Einfach, das sollte man auch sich noch mal in Erinnerung rufen. Ja, auch das ist ja, wenn wir hier vom politischen Stil reden, eine ganz wichtige Geschichte, dass eben immer die Ressentiments gegen Minderheiten eine Rolle gespielt haben in der Politik von Koch, und zwar aus Berechnung. Ich glaube, dazu kenne ich jetzt Koch lange genug, um sagen zu können, ich halte ihn nicht für einen Rassisten, anders als viele andere Linke. Ich halte ihn für einen, der aus kalter Berechnung bestimmte Themen dann einsetzt, wenn er sich davon Wählerstimmen verspricht und dabei in Kauf nimmt, dass Minderheiten Schaden nehmen dabei. Und das krasseste Beispiel war eben dieser Wahlkampf 98-99. Wir erinnern uns, nach langer Zeit, leierne Jahre, Helmut Kohl war abgewählt, Rot-Grün war an die Regierung gekommen und hatte einen fürchterlichen Stolperstart. Hat sich furchtbar in sich gezankt, kam nicht voran und hatte nun ausgerechnet ein Projekt, was in der Bevölkerung nicht sehr beliebt war, zu seinem Vorzeigeprojekt gemacht, innenpolitisch, gesellschaftspolitisch, nämlich die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. In Klammern bis heute nicht gelöst, kommt im Moment gerade wieder als Thema auf den Tisch, Klammer zu. Insofern auch ein interessantes und wichtiges Thema, aber Stimmung in der Bevölkerung vollkommen falsch eingeschätzt. Daraus wollte die Union Kapital schlagen, und die erste Wahl, die es nach dieser Bundestagswahl gab, war die Landtagswahl in Hessen. Oktober, Regierungswechsel in Bonn damals noch, kurz vor dem Umzug nach Berlin. Ende Januar, Wahl in Hessen. Und genau diese Winterpause sozusagen hat dazu geführt, dass dann die Union bundesweit eine Unterschriftenkampagne gegen doppelte Staatsbürgerschaft ins Leben gerufen hat. Offiziell hieß sie gegen doppelte Staatsbürgerschaft und für Integration. Nur hat das Thema Integration an den Unterschriftenständen leider überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es kamen dann eben scharenweise Leute, die gesagt haben, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben. Auch zu den SPD-Ständen kamen nicht. Ja, und es war also eine Geschichte, die die Stimmung wahnsinnig verschärft hat, die Stimmung im Land. Eine ausländerfeindliche Stimmung, wirklich, es war eine Aktion, die die ganze latente ausländerfeindliche Stimmung dann plötzlich aktiviert hat. Und das hat sich im Wesentlichen in Hessen abgespielt, obwohl es eine bundesweite Aktion war, in Klammern Schäuble war da der Initiator, sondern es war, die Stände waren aber natürlich wegen des Wahlkampfs in Hessen. Und Koch hat sich an die Spitze dieser Bewegung gesetzt. Und das war sicher nicht der einzige, aber doch sozusagen eine der Methoden, die ihm zum Wahlsieg verholfen hat. Ich glaube gar nicht wegen des Themas, sondern vor allen Dingen, weil er war ja ein Niemand vorher. Er kannte ihn ja niemand. Und er ist dadurch wirklich, hat bundesweite Bekanntheit erlangt, was ja auch eine wichtige Voraussetzung dafür ist, gewählt zu werden. Affären. Jetzt sollten Sie nochmal aus Ihrem Buch was lesen über die Steuerfahnder-Affären. Ja, die habe ich mir für heute ausgewählt, deswegen, weil sie so brandaktuell ist. Ja. Im Moment passiert ja gerade etwas, worauf wir nun jahrelang gewartet haben, nämlich, dass die Steuerfahnder, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, endlich auch öffentlich zu Wort kommen. Morgen ist wieder ein Tag, an dem einer der Steuerfahnder im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags aussagt. Der, von dem ich Ihnen jetzt berichte, hat vor 2 Wochen schon die Geschichte erzählt, die wir in dem Buch schon aufgeschrieben haben. Ich mache das lieber mit Brille. Marco Wehner ist 37 Jahre alt, als der Bannstrahl der Finanzverwaltung ihn trifft. Als Steuerfahnder im Finanzamt Frankfurt 5 hat er bereits an politisch brisanten Fällen mitgearbeitet. Er ist dabei, als Frankfurter Steuerfahnder gegen den ehemaligen Schatzmeister der Bundes-CDU Walter Leisler-Kiep ermitteln. Und er ist 1999 bei den Ermittlungen zum dunkelsten Kapitel der Hessen-CDU dabei. Es geht um illegale Parteispenden, getarnt als jüdische Vermächtnisse, und um Steuerhinterziehung im großen Stil, um Millionen von Schwarzgeld, das die CDU in einer Stiftung in Liechtenstein versteckt hat. Marco Wehner ist ebenfalls involviert, als Frankfurter Fahnder die Daten von hunderten deutschen Anlegern auf einer CD-ROM erhalten. Auch hier geht es um Schwarzgeldkonten in Liechtenstein. Rund 80 Fälle aus Frankfurt sind darunter, doch Wehners Chef und seine Fahnder werden von hohen Vorgesetzten des Finanzamts zurückgepfiffen. Der junge Finanzbeamte wird plötzlich ohne Begründung in den Innendienst versetzt und zur Hilfskraft degradiert. Wie die anderen Fahnder muss auch er beobachten, wie seine ursprüngliche Stelle, die angeblich gestrichen werden sollte, plötzlich wieder ausgeschrieben wird. Alles, was ich ab dann gemacht habe, wurde kritisiert, erzählt Wehner. Prüft er gründlich, geht es seinen Vorgesetzten zu langsam. Prüft er zügig, geht es ihnen zu flüchtig. Jede Kleinigkeit wird beobachtet. Täglich und monatelang Zurechtweisungen, Intrigen, Demütigungen. Mobbing wie aus dem Lehrbuch. Das schlägt unheimlich auf die Gesundheit, erinnert sich Wehner. Sein Körper reagiert auf den Psychostress durch seine Vorgesetzten. Er kann nicht mehr richtig schlafen, bekommt Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Gliederschmerzen, Angst. Früher war ich nie krank, aber jetzt war ich am Ende, sagt Wehner. Warum lachst du nicht mehr, Papa? Fragt sein Sohn. Seine Frau erlebt ihn dünnhäutig und verzweifelt. Wehner, der engagierte Fahnder mit Erfahrung in brisanten Fällen und besten dienstlichen Beurteilungen, versucht sich zu retten, steigt aus für 2 Jahre, nimmt Elternzeit. Als er 2006 zurückkehrt, geht es genauso weiter. Es gab kein Gespräch, keine Perspektive, ich wurde nicht begrüßt. In dem Raum, der ihm zugewiesen wird, steht nicht einmal ein Computer. Er leidet unter dem Druck und erkrankt, kann mehrere Monate lang nicht mehr arbeiten. Das ist es, woraus ihm die CDU heute einen Strick drehen will, indem sie behauptet, dass die Finanzverwaltung Wehner und seine Kollegen wegen langer Krankheitszeiten aus dem Dienst entfernen musste. Was die CDU verschweigt, dass Beamte länger krank sind, kommt natürlich öfter vor. Pensioniert werden sie deswegen noch lange nicht. Normalerweise achtet die Verwaltung schon aus Kostengründen penibel darauf, dass sie auch nach langen Krankheitszeiten weiterarbeiten. Selbst schwer kranke Beamte müssen sich normalerweise alle 2 Jahre nachuntersuchen lassen. Bessert sich ihr Zustand, bestellt der Staat sie zur Arbeit zurück. Nur bei Wehner spielt all dies plötzlich keine Rolle. Nach längerer ärztlicher Behandlung erfährt er von der Finanzverwaltung, er solle untersucht werden. Wehner muss zu einem Termin bei Psychiater Thomas H. im Hessischen Versorgungsamt. Am 1. Oktober 2007 tritt Wehner in das karge Behandlungszimmer, will dem Arzt Dokumente zeigen über die merkwürdigen Versetzungen, Unregelmäßigen und Strafvereitelung in der Verwaltung. Doch der Psychiater sagt, das brauchen wir alles nicht. Wehner betont, dass er arbeiten kann und will, dass ihm Unrecht geschieht. Der Arzt scheint nach einstündigem Gespräch verstanden zu haben und sagt, machen Sie sich keine Gedanken, es wird sich alles lösen. In seinem Gutachten, das Wehner erst sehr viel später zu sehen bekommt, wird stehen, dass der Beamte Marco Wehner unheilbar psychisch krank sei, unter Anpassungsstörungen leide und deshalb dauerhaft dienstunfähig sei. Ein berufliches Todesurteil für einen 37-jährigen Familienvater. Eine Nachuntersuchung sei nicht erforderlich, schreibt der Arzt. Am 1. April 2009 wird Wehner vom Land Hessen zwangsweise pensioniert, mit 39 Jahren. Zu dem Zeitpunkt ermittelt bereits die Ärztekammer gegen den Psychiater wegen Gefälligkeitsbegutachtung. Doch das Mahlwerk der Finanzverwaltung lässt sich davon nicht aufhalten. Wehner wird als psychisch kranker Staatsdiener nach Hause geschickt. Im November 2009 wird der Arzt wegen genau dieser Falschbegutachtung verurteilt. Für Wehner ändert das aber nichts mehr. Finanzminister Weimar lehnt eine Rehabilitierung der Fahnder ab. Wehner ist heute Fahrlehrer in Fulda. Wie viele Steuerfahnder, es war ja nicht nur der Wehner, wie viele Steuerfahnder waren betroffen? Und ich glaube, Sie sollten es noch mal deutlicher sagen. Warum wurde die Steuerfahndung, die einen guten Namen hatte in Frankfurt, so zerschlagen? Es geht die Zahl, man kann bei der Zahl verschiedene Angaben machen. Man kann anfangen bei 75. Die Steuerfahndung Frankfurt, die größte und wichtigste Einheit in der Republik, logischerweise, weil ja hier die Banken sitzen, mit Spezialisten, die eigens dafür ausgebildet waren, 75 Leute bekamen eine Anweisung des Finanzministeriums. Und zwar eine ganz merkwürdige Anweisung, die auf großen Widerstand stieß. Es ging darum, dass sie erst ab einer bestimmten Summe, nämlich ab 500.000 Mark hinterzogener Steuern, Ermittlungen aufnehmen sollten. Die anderen Fälle sollten von ihnen nicht mehr bearbeitet werden. Die gingen angeblich in die Wohnsitzfinanzämter zurück, also zu Leuten, die nicht darauf spezialisiert waren. Die Fahnder fanden das empörend. Das war auch in gewisser Weise eine Geheimaktion. Jeder Einzelne hat diese Anweisung, die berühmte Dienstanweisung 1801, in einem verschlossenen Umschlag und mit der Bemerkung, dass sie nicht weitergegeben werden dürfe, erhalten. Sie hatten also den Verdacht und, wie ich finde, den begründeten Verdacht, dass Steuerhinterzieher geschützt werden sollten mit dieser Anweisung. Die offizielle Begründung war, dass eine bestimmte Regelung am Auslaufen war, dass das Ministerium dafür sorgen wollte, dass wenigstens die Großen noch vor Verjährung gefasst, sozusagen erwischt werden konnten. Die Fahnder wussten aber, dass gerade die cleveren Steuerhinterzieher und auch die Großen oft ganz anders vorgehen, nämlich mit einer Stückelung, die sie eben unter diese Grenzen bringt und die dann ihnen gar nicht mehr ermöglichte, auch nur anzufangen, bestimmten Verdachtsfällen nachzugehen. Das war der Grundkonflikt und diese gesamte Abteilung Steuerfahndung hat sich dann getroffen bei einem Treffen hier im Deutschen Sportbund hinten am Stadion in Frankfurt und hat einen Brief an Roland Koch vereinbart zu schreiben, einen Protestbrief. In der Hoffnung, dass Koch auf ihrer Seite steht. In der Hoffnung, dass Koch auf ihrer Seite steht. Dieser Brief wurde nie abgeschickt. Es wurde nämlich natürlich bei so vielen Leuten bekannt im Amt, dass es diesen Brief gab. Und dann wurde Einfluss genommen auf die Leute. Die wurden zu Gesprächen bestellt und es wurde ihnen gesagt, dass sie das besser sein ließen. Am Schluss haben viele ihre Unterschrift aus Angst zurückgezogen und übrig blieben 13. 13 Fahnder haben das Schreiben am Schluss noch unterschrieben, haben aber gesagt, da sie jetzt eben so deutlich weniger waren als die gesamte Stelle, wir verzichten darauf, das abzuschicken, unter anderem auch deswegen, weil sie sagten, inzwischen weiß sowieso jeder, dass es dieses Schreiben gibt, das hat sich längst bis in die Staatskanzlei rumgesprochen. Alle diese Fahnder haben danach Pressionen erlitten. Alle sind in der einen oder anderen Weise von ihren Aufgaben abgezogen worden. Viele von ihnen sind gemobbt worden, würde man alterssprachlich sagen. Ich glaube, Bossing ist eigentlich das Fachwort, wenn von oben der Druck ausgeübt wird. Vielen ist es so ergangen wie dem Marco Wehner. Bis zur Zwangspensionierung. Also manche haben sich dann irgendwann in ihr Schicksal gefügt, sind entweder vorzeitig in Ruhestand gegangen, wie der Frank Wehrheim, den Sie in 2 Wochen hier erleben können, der jetzt gerade ein Buch geschrieben hat über seine Erfahrungen. Andere haben sich eben gefügt und sind irgendwo auf so einem Sacharbeiterposten oder in der Servicestelle recht geblieben. Bis zur Zwangspensionierung geführt hat der Konflikt bei Vieren. Alle 4 sind von dem gleichen Gutachter begutachtet worden. Bei allen 4 steht die gleiche Begründung, zum Teil wortgleich drin. Der Begriff paranoid querulatorisch kommt überall vor. Und alle 4 sind nicht zur Wiederbegutachtung vorgesehen. Anders als sämtliche anderen Bediensteten der Finanzverwaltung. Wir haben nämlich, der Kollege Thieme hat es tatsächlich geschafft, die Liste sich aus dem Versorgungsamt zu besorgen, die natürlich eigentlich geheim ist. Die haben wir auch in einem Buch abgedruckt. Die zeigt, wen hat dieser Gutachter alles begutachtet, mit welchem Ergebnis. Es gibt niemanden außer diesen Vieren, bei denen er nicht angewiesen hat, dass eine Wiederbegutachtung vorgesehen ist. Insofern spricht schon vieles dafür, dass es sich hier um einen absolut Sonderfall handelt, wo alles mit beträchtlichem Wissen von oben stattgefunden hat. Also man fragt dazu hier... Kann man auch, vielleicht lese ich da gerade noch ein Stückchen vor, weil man kann sich natürlich fragen, gut, das sind jetzt schlimme Einzelgeschichten und bei einer großen Verwaltung wie der Finanzverwaltung geht es bestimmt vielen Leuten schlecht und sie kommen nicht mit ihren Vorgesetzten klar. Was aber hat dieses System Koch und die Politik damit zu tun? Deswegen will ich dazu gerade noch ein paar Worte aus dem Buch auch vorlesen. Eigentlich hätten bei Koch die Alarmglocken schrillen müssen, als er im September 2004 auf dem Dienstweg einen hochbrisanten Brief aus der Finanzverwaltung erhält. In dem Schreiben geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um Dienstvergehen und Straftatbestände. Beschuldigte sind Führungskräfte der hessischen Finanzverwaltung. Dem Ministerpräsidenten werden detailliert schwere Straftaten mitgeteilt. Fälle von Strafvereitelung im Amt, falsche Verdächtigung, Verletzungen des Steuergeheimnisses, Verletzung des Personaldatenschutzes, Mobbing und Verleumdung. Absender Rudolf Schmenger, Steuerfahnder des Landes Hessen. In Klammern, das ist nicht das Schreiben, von dem ich ihm vorhin erzählt habe, sondern es ist ein einzelner Fahnder, der am Ende den Mut gefasst hat, sich direkt an Koch zu wenden. Lesen Sie übermorgen die Frankfurter Rundschau, denn morgen sagt er im Untersuchungsausschuss aus. Es geht in dem Schreiben an Koch um exakt die Vorgänge, die später zu dem Skandal führen. Die Steuerfahnder denken damals, dass der Landesvater seine Beamten schützen werde. Doch Koch antwortet nicht einmal. Noch 4 weitere sachliche Briefe mit detaillierten Anzeigen von Straftaten erhält der Ministerpräsident in der Folgezeit. Doch es ist nicht bekannt, dass er etwas unternimmt. Im Gegenteil, danach werden die 4 Beamten zu Psychiater Thomas H. geschickt, der sie für paranoid und dienstunfähig erklärt. Hatte der Arzt eine Absprache mit der Finanzverwaltung? Trotz aller Dementis der Landesregierung gibt es nur 2 Interpretationen des Urteils gegen den Arzt, sagt Ernst Girt, der Menschenrechtsbeauftragte der Hessischen Ärztekammer. Zitat, entweder der Gutachter ist fachlich unkompetent oder er hat wissentlich falsch beurteilt und Gefälligkeitsgutachten erstellt. Da der Arzt jahrelang für das Land und für Gerichte tätig war, fällt beides auf den Auftraggeber zurück. Für die hessische FDP, Wahlkampfslogan, unser Wort gilt, führt der Fall zu Peinlichkeiten. Im Jahr 2005 steht die damalige Oppositionspartei noch voll auf Seiten der geschassten Steuerfahnder. Er glaube nicht an eine zufällige Verkettung, sagt der FDP-Abgeordnete von Hunius damals sogar noch in einer Landtagsrede und steht als einziger in seiner Partei auch heute noch öffentlich zu dieser Einschätzung. Bewerbungen der Fahnder seien auf dem Dienstweg angeblich verloren gegangen und Akten des Finanzministeriums selbst dem Petitionsausschuss nicht bereitgestellt worden, beschreibt von Hunius die bis ins Parlament hinein merkwürdigen Vorgänge. Als die CDU 2006 im Landtag alle Petitionen zugunsten der Steuerfahnder abschmettert, unterstützen alle anderen Parteien die Fahnder, auch die FDP. Deren Vorsitzender, Jörg-Uwe Hahn, heute Justizminister, will jetzt davon nichts mehr wissen. Ihm seien keine Unregelmäßigkeiten bekannt, schreibt Hahn nach dem Regierungswechsel. Leif Blum, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, will sich kaum erinnern, dass er die Fahnder getroffen hat. Ich führe mit vielen Menschen Gespräche und habe kein Bedürfnis, mich dazu zu äußern, sagt Blum. Der Rechtsanwalt leitet heute den Ausschuss zur Untersuchung der Affäre. Noch eine Frage, dann verlassen wir die Steuerfahnder. Es ist nämlich schon 5:45 und die wollen ja auch noch mitdiskutieren. Eigentlich ist das doch völlig blöd von einer Regierung, eine solche Anweisung zu geben, denn sie verliert doch damit Gelder, wenn die Steuerfahnder nicht mehr ordentlich arbeiten. Stimmt. Und warum hat man es gemacht? Um sich selbst zu schützen und die großen Banken. Wir dokumentieren dazu in dem Buch auch einen Brief des damaligen Commerzbankchefs Kohlhausen, der sofort, als diese Differenzen in der Steuerverwaltung bekannt geworden sind, sich an Koch persönlich gewandt hat und gesagt hat, dass man es seinem Unternehmen und den anderen Banken in Deutschland nicht zumuten könne, wenn auf diese Weise Stimmung gemacht würde gegen Bankgeschäfte. Gemeint war die Verlagerung von Geldern Vermögender ins steuerfreie Ausland. Noch ein paar Worte zu Bouffier. 5 Minuten haben wir noch. Bouffier ist ja auch kein Waisenknabe in Sachen Affären und Skandalen. Welchen Skandal von Bouffier finden Sie besonders herausragend? Schöne Frage. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, muss ich sagen. Dann erzählen Sie zwei. Ich glaube, der, den ich am spannendsten finde, ist der, den wir damals eben eigens für dieses Buch auch recherchiert hatten, der vorher noch nicht bekannt war, weil er in gewisser Weise typisch ist. Bouffier funktioniert anders als Koch. Der Koch ist ein nüchterner, kühl berechnender Mensch, der auch all diese Geschichten, die zu Skandalen führen, sorgfältig plant und abstimmt. Der Bouffier ist ein emotionalerer Mensch und viele der Skandalen... Und auch nicht so klug. Viele der Skandale, nicht so wissend, sagen wir mal. Gut, ja. Viele der Skandale sind, da ist er über seine eigenen Emotionen, ist es mit ihm durchgegangen. Das ist die Polizeichef-Affäre, wo er einfach einen Parteifreund als Chef der Bereitschaftspolizei eingesetzt hat, obwohl ein Gericht gesagt hat, das darfst du nicht, du musst erst das juristisch klären, ob ein Mitbewerber nicht der Bessere ist. Hat er nicht gemacht, hat ihm einfach die Urkunde überwiesen, dann kam das nächste Gericht und hat gesagt, dass du hättest die Urkunde nie aushändigen dürfen, das war rechtswidrig. Ihm war einfach der Kragen geplatzt, so, der muss jetzt, mein Mann, der muss da eingesetzt werden. So ähnlich stellt sich übrigens auch für mich da eine Geschichte, die hier noch nicht drin vorkommt, weil sie sich erst in den letzten Monaten entwickelt hat, der Vergabeskandal, der uns im Moment beschäftigt. Es hat ja, ist unter dem neuen Finanzminister Thomas Schäfer aufgeklärt worden, dass zur Zeit von Karl-Heinz Weimar, dem früheren Finanzminister, die Mehrzahl der Aufträge, die im Computerbereich vom Land Hessen vergeben wurden, rechtswidrig vergeben worden sind. Die haben sich nicht ans Recht gehalten. Keine Ausschreibung gemacht, sondern an einen Freund weitergegeben. Und aufgeflogen war es nun dabei, dass davon eben auch CDU-Parteigänger profitiert haben. Und in einem Fall, wo sich Bouffier eben auch ständig auf dem Laufenden hat halten lassen, wie weit denn diese Vergabe nun endlich ist, Computersystem für Einführung von Digitalfunk, wo er sich also persönlich sehr engagiert hat, ging es eben auch wieder um einen Menschen, den er offenbar da drin haben wollte. Das war ein Parteifreund von seinem Regierungssprecher aus dem gleichen Ort, die da zusammen im Vorstand CDU-Politik gemacht haben. Das war so eine Geschichte. Aber sozusagen meine Lieblingsgeschichte, die wir eigentlich hierfür recherchiert haben, ist auch so eine persönliche Fehde, kann man sagen. Und die ist parlamentarisch so wenig verfolgt worden, weil die Gegenseite nicht so, im Grunde auch keine Sympathiefigur ist. Das ist ein Anarcho aus Mittelhessen, der es immer lustig findet, seine Spielchen mit Polizei und Justiz zu treiben. Und der deswegen insgesamt in der institutionalisierten Politik wenig Sympathien genießt und deswegen auch lange niemanden gefunden hat, der sich dafür engagiert hat, aufzuklären, was mit ihm passiert ist. Der ist nämlich zu Unrecht für 5 Tage in den Knast gewandert, in Gewahrsam, wie es genau hieß, obwohl die Polizei, und zwar da ging es um Sachbeschädigungsdelikte, an der Mauer vom Haus von Bouffier hatte es Schmierereien gegeben. Am Büro, glaube ich, an der Mauer vom Privathaus. Aha. Und die CDU-Geschäftsstelle da war ein Löchlein angebohrt worden. Man hatte die Befürchtung, dass da irgendeine stinkende Substanz reingeschüttet werden sollte. In einer Nacht. Und im Jahr 2006, Mai 2006. Und diese Anarcho, der Bergstedt, um den es da geht, hatte so ein kleines Trüppchen von Leuten, die genauso drauf sind wie er, um sich, die haben halt immer die Polizei gefoppt. Und in diesem Fall, und die wurden auch von der Polizei stark kontrolliert und überwacht deswegen. Und in diesem Fall ist es eben zu seinem Vorteil gewesen, weil sich herausgestellt hat, dass er observiert wurde, wie er vor dem Justizgebäude Federball gespielt hat, während diese Taten begangen wurden. Und er es also nicht gewesen sein kann, die Polizei also eigentlich Bescheid wusste, ihn aber trotzdem festgenommen und hat einknasten lassen, und da ist ganz viel manipuliert worden, und die Polizisten haben dem Ermittlungsrichter gesagt, pass auf, der wurde observiert, das darfst du aber nicht sagen, und dann hat er draufgeschrieben, nicht sagen, das ist das, was man heute als Beleg dafür hat, dass eben dieser Ermittlungsrichter sehr wohl Bescheid wusste und auch, dass auch die Polizisten Bescheid wussten. Die Sache ist durch 3 Gerichtsinstanzen gegangen. Die ersten zwei Gerichtsinstanzen haben die Klage von Bergstedt wegen Freiheitsberaubung abgewiesen, weil die nämlich nicht wussten, dass es die Observation gab. Erst die dritte Instanz, Oberlandesgericht, hat viel später erfahren, dass das observiert worden war und hat in einem drastischen Urteil eben auch deswegen, weil wegen dieser fehlenden Informationen der Vorinstanzen, da sind Richter ja immer besonders empfindlich, wenn die Kollegen dermaßen verhohnepiepelt werden, um es vornehm zu sagen, hat drastisch geurteilt, dass es sich um einen Fall von Freiheitsberaubung handelt. Und der Bergstedt und Bouffier kennen sich ewig. Der Bergstedt hat immer auch gerne Aktionen an Wahlständen von Bouffier gemacht. Er hat es vor allen Dingen gegen die Innenpolitik abgesehen gehabt, hat den immer auf den Kieker gehabt, ist dem auf die Nerven gegangen, was schon früher auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt hat. Und am Tag nach der Festnahme, das war ein Sonntag, also die Tatnacht war Samstag auf Sonntag, Sonntag früh, es ist nichts weiter passiert als ein Graffiti. Übrigens kein politisches Graffiti, sondern so ein typischer Tag von einem Sprayer, was also auch gar nicht darauf spricht, dass es dafür spricht, dass es eine politische Aktion war. Ist der Polizeichef Mittelhessen, Herr Schweitzer, angerückt und hat bei Herrn Bouffier mal nach dem Rechten gesehen, was das eigentlich für eine Schweinerei gewesen ist. Man kann sich vorstellen, wie aufgebracht Bouffier war. Er erzählt uns aber bis heute, er könne sich da an gar nichts erinnern und habe auch nie irgendwas mit dieser Polizeiaktion zu tun gehabt. Aber ist doch wahrscheinlich so, dass von oben herunter die Anweisung kam, ihr müsst so und so euch verhalten oder so und so in diese Ermittlung vorgehen. Ja, es spricht vieles dafür. Die offizielle Version ist, dass die Ermittlung, dass die oben vom Polizeipräsidium angewiesen worden ist, also von dem Polizeipräsidenten. Dagegen spricht, dass die Observationseinheit ein mobiles Einsatzkommando gewesen ist, MEK. Das ist eine Truppe, die normalerweise bei sehr schweren Straftaten, also Geiselnahmen etc., zum Einsatz kommt und deren Einsatz eigentlich nie auf so einer Ebene beschlossen wird, sondern immer mindestens im Polizeipräsidium, also Landespolizeipräsidium. Und das Landespolizeipräsidium sitzt im gleichen Gebäude wie das Innenministerium. Da sind die Wege nicht weit. Aber komm, wir machen doch noch 5 Minuten länger. Diese wunderbare Geschichte mit der Mafia-Katze sollten Sie auch noch kurz erzählen. Da lese ich noch ein Stückchen, die kann man eigentlich nur lesen. Das kann man gar nicht glauben. Nein, das kann man auch wirklich nicht glauben. Und dann sind Sie wirklich dran. Wenn die Innenministerkollegen von Bund und Ländern im vergangenen Jahrzehnt zusammentrafen, spotteten sie insgeheim manchmal über Volker Bouffier. Da komme ja wieder der Katzentöter. Der Spottname hängt mit dem frühesten Skandal in der Regierungszeit von Roland Koch zusammen, den Bouffier mit Glück im Amt überstanden hat. Eigentlich sind es sogar zwei Geschichten. Die eine handelt von einem Gießener Rechtsanwalt namens Volker Bouffier, der unter Verdacht steht. Er soll, bevor er 1999 in die Landesregierung eingezogen ist, eine Straftat begangen haben. Parteiverrat. Diesen Vorwurf erhebt jedenfalls die Staatsanwaltschaft. Was ist Parteiverrat? Zu den wichtigsten Grundregeln für Anwälte gehört jene, nach der sie in einem Rechtsstreit niemals beide Seiten zugleich beraten dürfen. Der ist ja logisch, eine Seite gegen die andere kann man nicht beide beraten. Wer es doch tut, macht sich des Verrats an der von ihm vertretenen Partei schuldig, also des Parteiverrats. Bouffier bestreitet, dass seine Gespräche mit beiden Partnern eines scheidungswilligen Ehepaars als derartige Straftat zu werten sind. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch von seiner Schuld aus. Sie ist nur gegen eine Geldbuße von 8.000 Mark, etwa 4.000 Euro, bereit, das Verfahren einzustellen. Bouffier zahlt. So landet der Fall nie vor Gericht und der Minister gerät nicht in Gefahr, als vorbestraft zu gelten. Für die Opposition im Landtag kommt die Zahlung der Geldbuße einem Schuldeingeständnis gleich. Aber der frisch berufene Minister versichert, er zahle, obwohl er unschuldig sei. Als ein Untersuchungsausschuss des Landtags diese Fragen klären will, kommt die andere Geschichte dazu, die viel publikumswirksamere Story von der Mafia-Katze, überdeckt den eigentlichen Anlass des Parteiverratsverdachts. Bouffier nützt zunächst die Ablenkung und trägt das Seine dazu bei, dem Tod des Tieres, im Mai 1999, eine ganz besondere Bedeutung anzudichten. Am Ende jedoch wird die Geschichte der Mafia-Katze so peinlich wie die seines dubiosen Verhaltens als Rechtsanwalt. Im Juni 99, Kochs erste Landesregierung ist erst seit wenigen Monaten im Amt, erscheint in der konservativen Zeitung Die Welt ein reißerischer Artikel. Der Titel lautet: Polizei besorgt über Sicherheit des CDU-Politikers. Gemeint ist Volker Bouffier. In dem Artikel steht zu lesen, das Ermittlungsverfahren wegen des Parteiverrats habe sich inzwischen zu einem mysteriösen Kriminalfall um Bouffier ausgeweitet. Unbekannte hätten dem Innenminister, Zitat, in Mafia-Manier den Kadaver einer strangulierten Katze vor die Haustür gelegt. Der Fall trage die Züge eines Thrillers. Bouffier hilft dem Blatt mit einigen Zitaten auf die Sprünge. Die tote Katze sei, Zitat, mit Schleifen versehen gewesen, so wie man das eigentlich von der Mafia kennt. Richtig eindrucksvoll lässt er sich vernehmen. Die zeitlichen Zusammenhänge zu seinem Ermittlungsverfahren, Zitat, müssten einen eigentlich schon misstrauisch machen, findet der Minister. Ergibt das irgendeinen Sinn? Warum sollte sich die Mafia für den Vorwurf des Parteiverrats in einem Scheidungsverfahren interessieren? Was will die Mafia angeblich mit Drohungen gegen Bouffier erreichen? Solche Fragen werden in der aufgeregten Stimmung gar nicht erst gestellt. Bouffiers Geschichte ist einfach zu schön, zu spektakulär. Nur wahr ist an ihr so gut wie nichts. Das aber weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Stattdessen legt die Bild-Zeitung noch eins drauf. Terror geht weiter, berichtet sie in großen Lettern. Diesmal ist in einer zweiten Kanzlei, an der Anwalt Bouffier ebenfalls beteiligt ist, in Erfurt eingebrochen worden. Die Täter wollten in den Besitz vertraulicher Papiere kommen, vermutet die Polizei dem Bericht zufolge. So entsteht eine Stimmung, der sich auch seriöse Medien nicht verschließen. Selbst für sie hängt jetzt alles mit dem Verfahren gegen Bouffier zusammen. Einbrüche, Drohanrufe und die tote Katze. Der Journalist Matthias Bartsch will wissen, was wirklich Sache ist. Er recherchiert bei der Polizei und fördert Bemerkenswertes zutage. Von dunklen Machenschaften gegen Bouffier, von Mafia oder einem Gießen-Gate nach US-Vorbild könne keine Rede sein, berichten ihm die Beamten. Zitat: Die tote Katze vor dem Haus sei nach derzeitigem Ermittlungsstand schlicht von einem Auto überrollt worden und vor Bouffiers Haus liegen geblieben, schreibt Bartsch in der Frankfurter Rundschau. Genau das bestätigt sich 5 Monate später, als auch der Untersuchungsausschuss auf den Spuren der Mafia-Katze wandelt und Ende November 99 mehr als ein Dutzend Polizisten vernimmt. Der Einbruch in Bouffiers Gießener Kanzlei sei eben ein ganz normaler Einbruch, berichten sie. Dilettantisch ausgeführt und keineswegs von einem Profi. In kurzer Entfernung sei in derselben Nacht auf die gleiche Art in eine andere Anwaltskanzlei eingebrochen worden. Es gebe also keinen Hinweis darauf, dass die Einbrecher es gezielt auf Bouffier abgesehen oder gar dessen Akten gesucht hätten. Ein Staatsschützer fasst zusammen: Einen politisch motivierten Einbruch schließen wir aus. Auch an der Sache mit der Katze findet sich nichts Aufregendes mehr. Nach Einschätzung der Beamten, die das Tier gefunden haben, war es eine Straßenkatze, die vermutlich von einem Auto überfahren wurde und sich noch in den Vorgarten des Ministers schleppen konnte. Dort verendete sie an ihren Verletzungen. Etwaige Schleifen an dem Tier hat niemand bemerkt. Der Minister räumt schließlich im Untersuchungsausschuss ein, dass auch er die angeblichen Schleifen niemals gesehen hat. Aber als Kronzeugen für den bedrohlichen Schmuck des toten Tieres gibt er nun ausgerechnet seinen Vater an, der früher ebenfalls ein einflussreicher CDU-Politiker war. Robert Bouffier habe das Tier samt Schleifen gesehen, behauptet der Minister. Inzwischen aber ist Vater Bouffier gestorben. Ob der Politiker die Wahrheit über die angeblichen Aussagen seines Vaters sagt, lässt sich nicht mehr überprüfen. Ohrenzeugen, die Bouffiers Katzensagen von vornherein für gelogen halten, nehmen ihm die Wendung mit den verstorbenen Kronzeugen übel. Zu ihnen zählt Frank Kaufmann von den Grünen. Er sagt, er hat genau gewusst, jede Person, die er nennt, wird als Nächster als Zeuge geladen. Bouffiers Hinweis auf seinen verstorbenen Vater sei weder glaubhaft noch akzeptabel. Also eine schöne Geschichte, wunderbar. Jetzt sind Sie dran, Fragen zu stellen. Ich meine, man kann natürlich auch wirklich so fragen, wie geht es weiter unter Bouffier? Wie ist das System gefestigt? Was wird aus Koch? All solche Geschichten können Sie ja selbst an den Piet von Bebenburg stellen. Wir sind mittendrin in den Geschichten, aber man merkt ja eben auch, es entwickelt sich ständig weiter und es gibt immer neue Entwicklungen jetzt auch unter Bouffier. Ja. Ja, Sie. Du auch, ja. Sie sehen es, nicht? Sie können reden, ja? Ja, mich würde interessieren, wie hoch die Summe war des Schwarzgeldes und ob etwas bekannt ist über die Quellen, also wer diese Summe aufgebracht hat. Also es ist, man muss ja mit den Worten ein bisschen aufpassen, weil das Wort schwarz in beiden vorkommt. Es ist, der Bundes-CDU und der Hessen-CDU-Skandal hat einen wichtigen Unterschied. Der Bundes-CDU-Skandal, da reden wir von Schwarz-Geld. Wir reden also von Geld, von dem man nicht weiß, woher es kommt und wer die Spender waren, die es angeblich da gegeben hat, die ja Helmut Kohl bis heute nicht verraten will. Beim hessischen Skandal geht es um schwarze Kassen. Es geht also nicht um Geld aus unbekannter Herkunft, sondern es geht darum, das Geld, was der CDU sozusagen auf einem normalen Spendenwege zugeflossen ist, einen Umweg genommen hat auf schwarze Konten im Ausland. Wie das genau verbucht worden ist, hat sich bis heute nicht aufgeklärt, da haben Sie recht, das weiß man, das wissen wir auch, wir Außenstehende, nicht genau, aber der wichtigste, der Kern der Geschichte, weswegen Kanter verurteilt worden ist, ist nicht die Frage, woher kam das Geld, sondern dass er es der Verfügungsgewalt der Partei eigenmächtig entzogen hat, dass er gesagt hat, ich und mein Schatzmeister, wir bringen das auf schwarzen Konten unter und niemand außer uns kommt an dieses Geld ran. Nehmen Sie was über die Höhe? 20,8 Millionen Mark. Ja, du bist dran. Ja, zwei Beobachtungen. Wir hatten vorhin die Frage war, wie kann es sein, dass dieses System in Hessen so entsteht? 45 Jahre nicht an der Regierung, immer SPD. Also ich kenne auch eine Menge CDU-Leute und versuche das immer nachzuvollziehen. Und diese Phase mit dem Doppelhass, mit der Doppelhasskampagne, das habe ich live noch bei den Grünen erlebt und das auch versucht dagegen zu steuern. Es war aber auch nicht mal möglich. Leider haben Sie zum Moritz Hunzinger gar nichts gesagt. Haben wir einfach ausgelassen. Also, ja, aber gut, das kann man auch noch erzählen. Ja. Ein wichtiger Mann hier, der die Pressearbeit am Anfang bestimmt hat, und natürlich den Herrn Metz, dürfen wir nicht vergessen. Im Zusammenhang mit der Mafia-Katzen-Affäre hat er sicherlich eine Rolle gespielt. Ich glaube, die CDU hat nach so vielen Jahren in der Opposition nicht nur gesagt, l'état c'est moi, l'état c'est nous. Das heißt, wir übernehmen alle Positionen, wir übernehmen die Medien, wir übernehmen das Parlament, die Gewalten übernehmen, Parlament, Gerichte, Polizei, überall sitzen CDU-Leute. Sollte es mal hier einen Wechsel geben, wird es sehr lange dauern, bis diese Leute draußen sind. Also wir sind wirklich jetzt schwarz gefärbt und das kommt aus dieser Erfahrung, in der Opposition zu sein. Und die CDU ist ein rechter Kampfverband, der heißt nicht ohne Grund CDU Hessen, nicht ohne Grund Stahlhelm. Fraktion innerhalb der Bundes-CDU, also Namenträger und Kanter stehen dafür. Ich wollte auf eine Sache hinweisen, also die geistige Haltung. Und da sehe ich eine kleine Parallele zu George W. Bush und Cheney. Was haben die gemacht mit ihrem mitfühlenden Konservatismus, als sie die Macht übernommen haben? Sie haben sich über Recht und Gesetz gestellt, alles so hingebogen, sehr viele Juristen, es gibt eine Parallele. Und ich glaube, dass Koch da wirklich auch in der Zeit war und seine Chancen genutzt hat. Und es zeigt, wie der rechtsstaatliche Konservatismus degeneriert. Und das sieht man auch in Richtung Bundesebene. Also zu Ihrer ersten Anmerkung, natürlich ist es so, wir haben nicht alle Affären heute Abend oder heute Morgen, wir sind nur noch früh eigentlich. Wir haben nicht alle Affären, die hier im Buch behandelt sind, erwähnt. Hunzinger kommt vor mit einer auch längst vergessenen interessanten Geschichte, wo er nämlich illegale Parteiwerbung gemacht hat für Koch, auch in dem ersten Wahlkampf. Und wir haben, Dirk Metz kommt natürlich auch vor als Einzelsprecher. Aber selbst das, was hier drin steht, ist sozusagen nur eine Auswahl. Ich kann Ihnen sagen, dass das Manuskript trotz der Kürze der Zeit, in der wir es geschrieben haben, erheblich dicker war und nur der Verlag uns leider nicht mehr Seiten geben konnte, als die wir hatten. Also da kommt mehr dazu. Bei den Parallelen gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, dass es in den USA und auch in Deutschland sicher bestimmte Elemente dieses Systems Koch und Hessen-CDU gibt, die sich wiederholen, die man wieder sieht. Das ist natürlich sowas wie Vetternwirtschaft, wie Einflussnahme auf öffentliche Posten in vielen Systemen gibt. Was wirklich einzigartig ist an diesem Verband, ist nach unserem Dafürhalten, dass ein relativ kleiner Kreis von Freunden aus frühester Jugend, das also mit sehr wenigen Personen, die sich lange kennen, über Jahrzehnte kennen, schafft, in alle verantwortlichen Positionen zu kommen. Das geht natürlich bei der US-Regierung überhaupt nicht, weil sie da ganz andere Größenordnungen haben, aber auch andere Landesverbände von Parteien, wo man sagen kann, da hat es auch Filz gegeben, haben das in diesem Maße nie auf diese unglaublich geradlinige Weise verwirklicht. Wir gehen auch kurz in dem Buch übrigens darauf ein, dass es ein Pendant zu der Tankstelle auf Bundesebene gibt, mit teilweise den gleichen Beteiligten, den sogenannten Andenpakt, haben Sie vielleicht mal gehört, ist etwa zur gleichen Zeit entstanden wie die Tankstelle. Auch Männer, alle eher Konservative in der Union, allerdings damals Jüngere, die ja dann immer per se als Modernisierer gelten, auch wenn sie konservativ denken. Genau, die jungen Wilden. Und auch dieser Andenpakt, bei dem sogar kodifiziert ist, also die haben ein Papier geschrieben, was so ein bisschen spaßigen Ton hat, aber wo ausdrücklich drinsteht, das gemeinsame Ziel, alle Schlüsselpositionen zu übernehmen und dass sie sich vereinbaren, dass nie einer von ihnen gegen einen anderen antritt. Und auch die sind genauso erfolgreich gewesen wie die Tankstelle. Sagen ein paar Namen. Sie finden Christian Wulff, heute Bundespräsident. Sie finden Oettinger, heute Energiekommissar. Sie finden Peter Müller, wechselt gerade von der Spitze des Saarlandes ins Bundesverfassungsgericht. Mhm. Sie finden Matthias Wissmann, war mal Minister unter Kohl und ist jetzt seit vielen Jahren schon einflussreicher Präsident des Automobilverbandes. Sie finden natürlich die Hessen drin. Sie finden Koch, Bouffier und Franz Josef Jung da drin. Es ist also wirklich ein Who's Who der westdeutschen Männerriege in der Union, einer Generation, und mir fällt tatsächlich kaum jemand aus dieser Generation in der Union ein, der zur Macht gekommen ist, der nicht in diesem Kreis schon mit dabei war. Warum Andenpakt? Andenpakt ist, es hatte sozusagen auch eine, wie soll man sagen, so eine soziale Seite, eine Witzgeschichte. Die waren zusammen auf einer Tour als Freundeskreis in Südamerika unterwegs und haben eben Cognac selig auf dem Rückflug diesen Andenpakt geschmiedet, als sie gerade die Alpen mit dem Flugzeug überquerten, und haben damals auch dieses Dokument abgefasst, in dem sie eben ihre Ansprüche so halb scherzhaft formuliert haben, aber wie bitterernst es ihnen gewesen ist, kann man ja aus der Realität der nächsten Jahre dann sehen. Sie? Ja, Herr von Bleenburg, ein großes Lob für dieses Buch. Ich habe es in der Zwischenzeit gelesen und bei all den unerfreulichen und ärgerlichen Sachverhalten, die geschildert werden, muss ich sagen, dass es beim Lesen sogar unterhaltsam, fast schon amüsant ist aufgrund des Schreibstils. Also ein gutes Nachschlagewerk, wenn man sich mal an die eine oder andere Sache erinnern möchte. Was noch gar nicht angesprochen wurde, das sind die neuen Tätigkeiten von Roland Koch. Also Wilfinger Berger ist ja bekannt, die bekam während der Regierungszeit Koch, die immer wieder Aufträge von der hessischen Landesregierung. Dann ist er Aufsichtsratsmitglied oder Aufsichtsratsvorsitzender bei der USB, United Bank of Switzerland. Und eine von den Vorgängerbanken der USB hatte wohl mit diesen sogenannten jüdischen Vermächtnissen zu tun. Vielleicht können Sie das nochmal kurz ausführen. Und dann noch eine Frage. Es gibt ja wohl noch so viel Stoff, wie Sie sagten. Können wir mit einer Fortsetzung rechnen? Ausgebufft oder so ähnlich? Wir hatten überlegt, ob wir das Buch schon ausgekocht und ausgebufft nennen wollten. Sie sind ja auch beide schon, auf dem Titel sehen Sie ja die beiden schönen Herren schon. Es war dem Verlag zu lang, der wollte es lieber so haben. Fortsetzung, schauen wir mal, was sich ergibt. Das hängt ja auch viel davon ab, was eben an Geschichten hochkommt und wie sich es politisch weiterentwickelt im Lande. Die heutigen Tätigkeiten des Herrn Koch, also in der Tat, Sie haben das richtig beschrieben, er ist bei Wilfinger Berger inzwischen Vorstandsvorsitzender geworden von einem großen Unternehmen, was ja eben auch Milliardeninvestitionen tätigt. Ich finde sozusagen der Wechsel in so ein Amt, was natürlich politiknah ist, hat immer das sogenannte Geschmäckle, wo man da die Grenze zieht. Natürlich darf man einem Politiker, der mit 52 aus dem Amt ausscheidet, auch nicht verbieten, jemals wieder eine Berufstätigkeit aufzunehmen. Insofern finde ich das immer eine schwierige Debatte, die wie vieles andere auch vom Fingerspitzengefühl des einzelnen Betroffenen abhängt. Ob man sich hier auf Fingerspitzengefühl verlassen kann, habe ich meine Zweifel. Ich finde, da ist ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass dieser Konzern Aufträge vom Land Hessen bekommen hat, in einer Größenordnung, die wir nennenswert finden, ist bei genauerem Hinsehen kein Skandal und keine allzu enge Verbindung. Es gibt viele Bilfinger gehört zu den ganz Großen der Branche. Es ist völlig klar, dass bei den vielen Bauaufträgen, die es im Lande gibt, die auch was abbekommen haben. Sie haben gar nicht das meiste, sondern sogar eher untergeordnete Aufträge. Landebahn und Justizzentrum Wiesbaden sind die beiden Großen gewesen. Läuft eigentlich unter normaler Regierungstätigkeit. Die Frage ist tatsächlich, was für eine Übergangsfrist muss man eigentlich haben? Wo ist die Schamfrist? Das trifft aber ja nicht nur auf Koch, sondern das trifft auch Schröder, Fischer und andere ganz genauso zu. USB in der Tat, ich finde auch die Geschichte mit der Bank ist gegenüber der Bilfinger-Berger-Angelegenheit eindeutig unterbewertet in der öffentlichen Wahrnehmung. Koch ist Aufsichtsratsvorsitzender von USB Deutschland, also UBS, Sie haben recht. Und zwar, weil, also man darf nicht durcheinander bringen mit dem Großkonzern, der in der Schweiz sitzt, sondern es ist sozusagen der deutsche Zweig. Aber in der Tat ist es eine interessante Verbindung. Die UBS ist aus einem Zusammenschluss mehrerer Banken zusammengegangen. Eine davon war die Schweizerische Bankgesellschaft und das ist genau die Bank gewesen, bei der damals die schwarzen Konten geführt worden sind. Ich bündel jetzt mal drei Fragen hintereinander, damit wir auch in der Beantwortung vielleicht ein bisschen schneller noch sind. Sie und der Herr Schäfer und Sie, ja. Dann eine Anmerkung und eine Frage. Das eine, die Anmerkung, wie Jörg sagte, das Thema hatten Sie auch gerade angeschnitten, der kommt auch nach Frankfurt, einfach so als kurze Vorabankündigung, auf Einladung der Humanistischen Union am 10. November im Club Voltaire, donnerstags 20 Uhr, und wird da einfach vorstellen, genau die Geschichte, die dann das Oberlandesgericht dazu veranlasst hat, zu sagen, eine Schutzhaft dürfe es hier nicht geben. Dieses Wort Schutzhaft, also der Nazi-Slogan, steht ausdrücklich im Urteil ja drin, dass sie gesagt haben, so wie dort sie in Gewahrsamnahmen betrieben wurde, ist einfach rechtsstaatlich völlig inakzeptabel. Frage zum Filz. Mir ist das Offenbacher Finanzamt mit dem Fall Wolski eingefallen. Also es gibt ja nicht nur diese Steuerfahnder, die Frage, wie gut hat es diese Clique geschafft, Parteifreunde weiter so in Entscheidungsposten zu bringen, wie eben den Herrn Georgi in Seligen gestattet, das Funkmodell. Oder ist da im Offenbacher Finanzamt, sind da quasi noch mehr so dann nicht nur abgesenkt, sondern auch befördert worden? Gibt es da vielleicht so neben dem Psychiatrisieren und Rausschmeißen auffällige Beförderungen in der Verwaltung? Horst Schäfer? Ja, das ist eine Frage, knüpft eher an dem an, was vorher das Thema war. Warum ist Koch einfach als politische Figur im Moment Geschichte? Warum hat er die Arena verlassen? Denn was immer man im Zusammenhang mit dem Buch jetzt diskutiert, er war doch sehr erfolgreich. Wenn auch mit den schlimmsten Mitteln, die man sich nur vorstellen kann, aber er war erfolgreich. Warum hat er die Arena, was sagt das für die CDU aus? Er ist doch noch ein junger Mann. Okay. Ja, nochmal zu der Sache mit Bilfinger, Berger. Sie haben gesagt, dass das nicht so gut sei. In den USA gibt es ja den Spruch, was für die USA gut ist, ist für General Motors gut und umgekehrt. Um diesen Elitenaustausch Politiker, Vorstandsvorsitzende von großen Kapitalunternehmen zu benennen und für völlig normal zu halten oder vielleicht auch kritisch gemeint manchmal, gehen Sie davon aus, wir haben ja auch den Männerbund beschrieben, da kommt kein einziger Unternehmer vor direkt, ja. Ist das so vorzustellen, dass die im Grunde schon wissen, welche Interessen sie vertreten? Sie brauchen in solchen Männerbünden überhaupt keine Verbindungsleute direkte zum großen Kapital, oder wie ist das Ganze zu verstehen? Ist es überhaupt nötig, dass es da persönliche Spezialkontakte gibt? Oder läuft das sowieso von selbst, weil die alle schon wissen, was sie wollen? Also die drei Fragen mal kurz beantworten. Die erste Frage war Offenbach und Filz. Genau. Also Parteifreunde in Posten, es müssen gar nicht immer Parteifreunde sein. Was mir da einfällt, eine Zentralfigur in der Finanzverwaltung ist der Oberfinanzpräsident Vittoria, SPD, der aber sehr wohl in dieses System Steuerfahnder eingebunden ist und auch die Verantwortung trägt für das Offenbacher Finanzamt, dass diese unglaublichen Nachlässigkeiten, die man sich kaum als Nachlässigkeiten vorstellen kann, im Fall Wolski gehabt hat. Ich weiß nicht, wie weit Sie diesen Fall verfolgt haben, der spielt auch kurz hier eine Rolle in dem Buch. Das ist der Fall eines Rechtsanwalts, Frankfurter Rechtsanwalts, der sich von einer 25 Jahre älteren reichen Dame große Beträge hat zuschreiben lassen, aus Liebe. Sie hatte sich in ihn verliebt im fortgeschrittenen Alter von 80 und ist ihm sozusagen, konnte man in dem Prozess jedenfalls den Eindruck haben, hörig geworden, hat praktisch alles, was sie erreichen konnte, ihm überschrieben und eben auch seiner Frau und seinen Söhnen. Und da wird es interessant, denn die Frau ist eine Juristenfamilie, er ist Rechtsanwalt, sie ist eine der hohen Richterinnen in Hessen, sie ist Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts in Frankfurt und sie war Richterin am Staatsgerichtshof, also dem Hessischen Verfassungsgericht, bis zu dem Tag, an dem das Urteil wegen Steuerhinterziehung gegen ihren Mann gesprochen worden ist, ist sie dann zurückgetreten. Und bei dieser Geschichte, wo man sich wirklich fragt, wie konnten die jahrelang dieses Geld an der Steuer vorbei sich zuschieben, spielte das Offenbacher Finanzamt eine zentrale Rolle, das offenbar überhaupt nicht geguckt hat, was da passiert, aus welchen Gründen auch immer. Ist Roland Koch Geschichte? Ist eine gute Frage. Und war Roland Koch erfolgreich? Ist auch eine gute Frage. Also natürlich war er in der Durchsetzung des Systems Koch-Bouffier in Hessen erfolgreich. Er ist aber an seine Grenze gestoßen. Und das ist sicher ein wichtiger Grund dafür, warum er aufgehört hat. Die Grenze heißt Angela Merkel. Das ist ja nun, gehört nicht zur männlichen westdeutschen CDU. Ist ein ganz anderer Kreis. Koch und Bouffier können mit ihr, also im Grunde die ganze Hessen-CDU kann mit ihr überhaupt nicht gut. Und es war eben sichtbar, dass das Kanzleramt, was eben seine Option war, für ihn auf Dauer zugemauert ist, blockiert ist. Ich glaube, dass sie sozusagen einen Plan B hatten und vielleicht noch haben, dass nämlich Merkel scheitert am einen oder anderen Punkt. Niedergang der Union in Baden-Württemberg ist ein wichtiger Markstein gewesen. Auch die Euro-Auseinandersetzung, Griechenland-Rettung, die im Moment passiert, hat ja Züge davon. Ich wäre gespannt, was passieren würde in der Union, wenn jetzt die Kanzlerin stürzen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann einen Machtkampf geben würde innerhalb der Union zwischen dem sogenannten liberalen Flügel und dem konservativen Flügel. Im liberalen Flügel hätte Frau von der Leyen und Herr Röttgen Chancen, sich sozusagen die Nachfolge zu sichern. Der konservative Flügel hat allerdings im Moment überhaupt kein sichtbares Personal. Und hier kommen unsere Überlegungen zu Koch, die wir auch in dem Buch anstellen, ins Spiel, dass in so einem Fall wir uns sehr gut vorstellen könnten, dass es eben Leute gibt, die es überhaupt nicht ertragen könnten, wenn jetzt Merkel von der Leyen abgelöst würde, dann jemanden aufbauen würden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Roland Koch da nochmal eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass er das in so einer Konstellation, wenn sie Erfolg verspricht, tun würde, dass er aber nicht sich aus der Deckung wagen wird, solange es keinen Erfolg verspricht und keine Rückendeckung gibt und dass das alles im Hintergrund abläuft. Man darf ja auch nicht vergessen, er hat als Ministerpräsident bei weitem nicht so gut verdient, wie er jetzt verdient. Und er hat einen anderen Vorteil. Koch ist, was öffentliche Wahrnehmung betrifft, erstaunlich dünnhäutig. Man glaubt das gar nicht, aber es ist einer, der eben, dem es unangenehm ist, ständig auf diese Weise unter Beobachtung zu stehen. Behauptet er jetzt als neuer Chef von Bilfinger und Berger? Nee, ich habe das nicht geglaubt. Ich erlebe ihn durchaus so. Ja. Er ist ein sehr misstrauischer Mensch in dieser Hinsicht. Er ist kein Volkstribun, der sich breitbeinig hinstellt und dem alles egal ist, sondern wie gesagt, er plant das, auch seine Provokationen plant, er hält er für richtig, zieht er durch. Ihm ist das aber persönlich eine Last eigentlich, anders als Bouffier. Also hat jetzt in einem Interview gesagt, er wäre froh, wenn er nicht dauernd in den Schlagzeilen sei und nicht dauernd beobachtet würde. Das ist auch, ich glaube, das ist was, was ich plausibel finde. Im Grunde ist er in einer komfortablen Position, er hat einen guten Job da, solange kein Kölner Stadtarchiv einstürzt. Unter seiner Ägide ist bei Bilfinger und Berger alles im grünen Bereich und er hat da eine Machtfülle, die weit weniger kontrolliert ist als in der Politik. Insofern muss er sich nicht bewegen, sondern muss nur darauf warten, ob eine konservative Richtung in der Union ihn zurückholt. Wie gesagt, das halte ich nicht für ausgeschlossen, unter anderem deswegen, weil er gut befreundet ist mit Friedrich Merz, der ja also früherer Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, der eben auch sehr beliebt ist und sich frustriert aus der Politik zurückgezogen hat, also beliebt in einem konservativen Teil der Union. Wenn er sozusagen seinen Leuten sagen könnte, ich bringe den Friedrich mit, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da was draus wird. Verbindung zu Firmen, natürlich ist das ein enges Geflecht, also ein persönliches Geflecht, womit man ja auch nicht hinterm Berg hält, denn die wirtschaftsfreundlichen Parteien, Union, FDP, gehen ja damit hausieren, dass sie sagen, es muss einen Durchfluss geben, personell, ein hin und her, im Grunde was Ähnliches, wie sie es aus den USA beschrieben haben, das ist das Vorbild. Und natürlich trifft man sich ständig und berät sich. Ich meine, Sie sehen das auf der großen Bühne, wenn Frau Merkel Herrn Ackermann zum Geburtstag hofiert. Sie sehen das in Hessen auch. Herr Hoff zum Beispiel, über den wir auch noch nicht gesprochen haben, auch eine wichtige Figur, wenn auch öffentlich nicht so bekannt wie Koch und Bouffier in dem System, zeitweise Europaminister und mit einer sehr dubiosen Geschichte, die wir in diesem Buch aufzeigen, ist eben inzwischen unmittelbar von der Politik gewechselt zum Vizepräsidenten von Opel mit der Zuständigkeit, Regierungskontakte herzustellen. Also nun, dreister geht's nicht. Sie hatten sich gemeldet, dann Sie und Sie. Ich nehme wieder drei, ja, zusammen. Ich muss zunächst mich vergewissern. Sie haben aus Ihrem Buch vorgelesen, dass jemand von den Steuerfahndern, Herrn Koch, lange Listen geschickt hat. Waren da Straftatbestände bei? Ja, also nach Ansicht des Steuerfahnders waren Straftatbestände. Warum, wenn Herr Koch nicht reagiert, gebe ich den doch hart dem Staatsanwalt? Richtig. Und warum ist das nicht passiert? Gute Frage. Das wundert mich überhaupt in dem ganzen Geschehen, dass es an keiner Stelle gelungen ist, richtig straftatbestandsmäßig gegen dieses System vorzugehen. Ja. Also wobei ich verstehen kann, dass in einer Behörde, wo in dieser Form klar ist, dass die oberste Spitze diese Linie fährt, ich verstehen kann, dass sich kaum noch einer getraut, dagegen zu stecken. Und auf der Linie liegt ja auch, dass sogar die Gewerkschaft, wie sonst in Deutschland immer ja an anderer Stelle für das Personal einzutreten pflegt, an dieser Stelle eigentlich versagt hat und auch die Personalräte, die dort tätig waren. Aber dazu hätte ich noch die Frage, wäre nicht auch die Gewerkschaft Verdi für die Steuerleute zuständig gewesen, neben der Steuergewerkschaft? Die Frage ist so gut, dass ich Ihnen eine ganz kurze Geschichte dazu vorlesen muss, zur Frage der Justiz. Sie haben die Mafia-Katzengeschichte ja noch in Erinnerung und das Verfahren, was gegen Bouffier geführt wurde, wegen Parteiverrats. Während das Verfahren gegen Bouffier läuft, trifft der Minister die Vizechefin der Gießener Staatsanwaltschaft, die gegen ihn ermittelt, in einem italienischen Restaurant. Im Wiesbadener Lokal Bologna spricht er mit Almut von Anselm über Jobs als Polizeipräsidentin von Frankfurt oder Wiesbaden. Ob das als Stellenangebot zu verstehen ist, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Bouffier bestreitet das. Er nennt das Treffen ein Kennenlerngespräch. Aus Sicht der Staatsanwältin hingegen gibt es keinen Zweifel. Bouffier habe zu ihr gesagt, ja, sie werden das machen, sie sind die richtige Frau. Doch sie greift nicht zu. Die Staatsanwältin berichtet, sie habe wegen Skrupeln auf eine Bewerbung verzichtet, da sie im Ermittlungsverfahren Bouffier öffentlich Auskunft gegeben habe. Ja, also diese Geschichte ist keineswegs einmalig. Die kommen natürlich nicht so häufig an die Öffentlichkeit, und zwar vor allen Dingen dann nicht, wenn solche Einflussnahme funktioniert, weil dann derjenige, der sich sozusagen hat hochloben lassen, natürlich kein Interesse daran hat, dass das bekannt wird. Also wir haben ein anderes Beispiel, das auch in dem Buch kurz geschildert wird, im Zusammenhang mit den Steuerfahndern. ein Kronzeuge in dieser Geschichte, hat plötzlich in dem ersten Untersuchungsausschuss, den es dazu gegeben hat, einen Blackout. Und wie sich herausstellt, hat er gerade gesagt bekommen, dass er einen Job im Innenministerium bekommt, den er dann auch annimmt. Ja. Sie hatten sich gemeldet, ja? Entschuldigen Sie, ich habe noch keine Antwort bekommen auf die Frage, warum ist das nicht zum Staatsanwalt gegangen? Das war es ja auch nicht. Also, ich habe Ihnen deswegen diese Anekdote vorgelesen, weil ich glaube, man kann es nur anekdotisch beantworten. Es ist, eins ist wichtig zu wissen, all diese Politiker, von denen wir reden, mit Ausnahme von Hoff, sind Juristen. Die denken in juristischen Kategorien und wissen natürlich sehr genau, auch an welcher Stelle man juristisch eine Geschichte so auseinandernehmen kann, dass man vielleicht ohne großen Schaden zu nehmen davon kommt. Sie haben die Geschichte gesehen, Bouffier, wo die Staatsanwaltschaft ja tätig war im Parteiverratsverfahren, wo er das aber abgebügelt hat, indem er diese Geldbuße bezahlt hat und letztlich die ganze Affäre, durch die ganze Affäre keinen Schaden genommen hat, nur dadurch, dass die viel schwerwiegendere Affäre, nämlich die Schwarzgeld-Geschichte, dann am Schluss dazu kam und sich niemand mehr für diese Chose interessiert hat. Freie Wähler, wie gesagt, auch da haben sie sich auf eine juristische Klausel rausgeredet und gesagt, das wäre gar nicht erlaubt gewesen. Es gab dann eine juristische Debatte darüber, wo der sozusagen der Nicht-Jurist, ich bin Nicht-Jurist, davor steht und sagt, das finde ich plausibel und das nicht, aber wo sich die Juristen dann darüber streiten, was zulässig ist und was nicht. Und auch beim Steuerfahndern habe ich es Ihnen ja auch geschildert, wie das funktioniert. Also dass es sozusagen juristisch zwei Interpretationen gibt, nämlich Strafvereitelung im Amt, das ist diejenige der Steuerfahnder, durch die Schonung der gesplitteten Geldverschiebung, aber auch die Interpretation, wir mussten der Verjährung vorbeugen, es war geradezu geboten strafrechtlich, dass wir so verfahren, wie wir das gemacht haben. Das ist die amtliche Interpretation. Und das sind die sozusagen die juristischen Debatten, in die man dann in die man verwickelt wird, wenn man sich damit auseinandersetzt und die häufig dazu führen, dass entweder gar nicht angefangen wird zu ermitteln oder eben Ermittlungen eingestellt werden. Auch im Fall Bouffier Bergstedt hat Ermittlungen gegeben wegen der Beteiligung der Polizisten Richter an dieser unrechtmäßigen Inhaftierung und Vorermittlungen gegen Bouffier. Das ist eigentlich das Gleiche wie Ermittlungen, nur weil er Mandatsträger ist und Immunität genießt, darf man bei ihm nicht normale Ermittlungen wie bei Ihnen und mir einleiten, sondern da ist er geschützt. Deswegen Vorermittlungen. Und auch das hat sich eben alles im Mahlwerk der Justiz erledigt. Ja, vielen Dank. Also ich denke, solche Vorgänge können ja nicht aus dem System Koch so völlig selbstständig entstehen, sondern nur dann, wenn sie eben, sagen wir mal, so Obersysteme einbringen. Also zu dem Zweck sollte man sich vielleicht auch mal die ganze Verbindungslinien und auch die Personen selber angucken, die da in der übrigen Verwaltung, im Gesundheitswesen, in der Justiz sind und welche, zum Beispiel welchen Unterorganisationen des Parteiapparates die angehören. Auch solche Skandale, die auf oberer Ebene stattfinden, die werden dann herausgehoben, wenn die beendet sind oder aufgeklärt oder im Sande verlaufen, dann vergisst das Volk die wieder und denkt, jetzt ist die richtige Normalität wieder eingekehrt und es gibt praktisch nichts mehr. Aber man muss davon ausgehen, dass diese Art von Vorgehensweisen ja auch auf unterer Ebene stattfinden, wo keine Presse und dergleichen in Aktion tritt, ja, und keine Aufklärung betreibt. Das ist ja auch den Gewerkschaften bekannt und so weiter. Und deswegen denke ich, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, in der Rundschau, die Verhandler fragen sich, wer ist ihr Gegner? Ja, und der Gegner ist in erster Linie mal die Verwaltungsroutine. Da haben schon Generationen oder Jahrgänge vorher ihre Furchen gelegt für solche Fälle. Und es gibt im hessischen Disziplinargesetz einen Passus. Da muss sich ein Beamter, der muss sich auf Weisung der Behörde ohne jede weitere Begründung einer Untersuchung seines geistigen Zustandes im Krankenhaus unterziehen lassen, wenn das die Behörde bestimmt. Okay. Warum steht sowas im Disziplinargesetz? Da haben sich doch schon viele Kräfte vorher Gedanken darüber gemacht, wie man Beamte zu Schweigen bringen, die irgendwas auflegen lassen wollen, was unerwünscht ist. Ja? Bitte, wir eben noch die andere Frau dazu nehmen. Ja, ist okay. So. Albert Einstein hat einmal gesagt, die Welt wird nicht bedroht von Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Und eigentlich, wir alle zulassen, dass es so weitergeht. Sie haben gesagt, als Sie das in der Frankfurter Botschaft publiziert haben, haben Sie viele E-Mails bekommen und so weiter, machen Sie weiter. Ich wohne hier schon als Migrantin 40 Jahre und das wundert mich immer wieder, dass die Empörung eigentlich viel zu klein ist. Wir sollten uns alle, auch jetzt noch, Unterschriften sammeln. Und wenn wir das schaffen, Hunderte von und Tausende von Unterschriften, und einfach sagen, mit dieser Politik sind wir nicht einverstanden. Das reicht nicht, dass die Bevölkerung einfach nicht wählen geht. Weil die denkt, die Politik stinkt. Was mich auch ärgert, wie kann es sein, dass dieser Psychiater, der wusste ja doch ganz genau, was er macht, nach wie vor als Arzt praktiziert. So jemand darf überhaupt nicht mehr als Arzt praktizieren. Ja. Okay, Herr von Bebenbock. Gut, dann nehme ich noch Sie, weil Sie ja schon die eine Frage beantwortet haben, noch die dritte Frage dazu. Ja, ich wollte nochmal anschließen an den Kollegen von vorher. Sie haben ja erwähnt, dass der Herr Hoft, der war hier mal Minister, dann nachher Vizepräsident der Opel geworden ist. Wie ist das eigentlich möglich? Es gibt dort auch die Gewerkschaft und den Konzernbetriebsrat, der Franz, der sich bei jeder Gelegenheit zu Wort meldet. Ich habe da nie was gehört, dass er mit der Besetzung nicht einverstanden war. Also ich bemerke auch die fehlende Aktivität der Gewerkschaften und der Betriebsräte, die scheinbar immer das Maul halten. Dann die zweite Frage ist die, welche Rolle hat eigentlich die SPD da gespielt? Also kommt die überhaupt nicht vor? Hat die keinen Willen gehabt, diese Dinge da mal richtig aufzuklären? Ich meine, die hätten doch wenigstens aus Machtgerüsten heraus Interesse haben müssen, die Schweinereien der Kochzeit ein bisschen mit aufklären zu helfen. Okay. Und die dritte Frage, früher hat es mir in Frankfurt auch eine große, starke Abteilung Wirtschaftskriminalität gegeben mit Scharpensteinen. Ist die auch kaputt gemacht worden? Das ist doch auch ein Teil der Steuerabteilungen. Egal, meine ich. Ja. Okay. Herr von Bebenbock. Also zu den Verwaltungsstrukturen, zu Ihrer Frage, muss ich sagen, ich bin Journalist und wir Journalisten haben ein bestimmtes System, in dem wir arbeiten. Wir müssen uns ja absichern, wir müssen unsere Informationen prüfen und das, was wir veröffentlichen, sind eben geprüfte Informationen, was dazu führt, dass jeder Recherche auch mit dem Aufwand verbunden ist. Und deswegen konzentriert man sich natürlich auf die Aktivitäten der Oberen, die auch von allgemeinem Interesse sind. Natürlich kann es sein, dass auf unterer Ebene vieles passiert, was uns entgeht, wofür wir einfach überhaupt nicht die Kapazitäten und möglicherweise zum Teil auch nicht das öffentliche Interesse haben, uns damit auseinanderzusetzen. Ich finde es ja im Prinzip auch richtig, als Bürger und Steuerzahler dieses Landes, wenn Beamte, die sich jahrelang krank schreiben, zu einer Dienstfähigkeitsuntersuchung geschickt werden, damit der Staat feststellt, könnten die eigentlich arbeiten oder nicht. Was ich nicht richtig finde, ist, wenn sie zu einem Arzt geschickt werden, der sie offenkundig gar nicht untersucht, der vorgefertigte Schablonen in ihr Gutachten schreibt und sie offensichtlich aus Gefälligkeit gegenüber einer Landesbehörde oder einer Landesregierung dauerhaft in Ruhestand schickt. Da gibt es für mich schon einen gewaltigen Unterschied zwischen dem normalen Verfahren und dem, was in diesem besonderen Fall passiert. Das, was Sie gesagt haben, dem kann ich nur zustimmen, wählen gehen. Also das ist, ich glaube, mit Unterschriftensammlungen, das ist sozusagen immer eine Hoffnung, damit, dass man damit eine Mobilisierung hinkriegen kann, die sich ja oft auch zerschlägt und zur Frustration von engagierten Bürgern beiträgt. Das interessante Phänomen, aber das wäre nochmal ein ganzer Vormittag von dieser Länge, wie wir ihn jetzt gehabt haben, ist die Frage, was ist eigentlich passiert, dass diese Mannschaft immer wieder gewählt worden ist. Denn zum Glück, und insofern, das ist ja quasi auch der Lichtblick, den man trotz dem Frust über all diese Geschichten haben kann, wir leben ja in einer Demokratie mit Wahlrecht, wir haben die Möglichkeit, Alternativen zu überlegen. ist, auch die CDU ist eine Partei, die im Prinzip demokratisch organisiert ist und wo es möglich wäre, andere Führungsstrukturen einzuziehen. Also ich sage, es gilt auf Parteiebene, es gilt auf Landtagswahlebene. Diese Debatte, und das geht dann auch in die Richtung, welche Rolle hat die SPD gespielt? Ich habe jetzt viele Veranstaltungen zu dem Buch gehabt und heute kommen wir relativ spät dazu. Meistens kommt man früher dazu. Die Frage, warum ist die Opposition in Hessen so schwach, warum ist insbesondere die SPD so unfähig gewesen, über all diese Jahre eine mehrheitsfähige Alternative aufzubauen, kommt immer wieder auf den Tisch. Es hat sehr viel natürlich mit internen Querelen und Problemen der Partei zu tun, es hat sehr viel mit dem Flügelstreit zu tun und letztlich ganz viel mit persönlichen Eitelkeiten, die die Ausschlag gegeben haben, wie das Scheitern des Projekts von Andrea Ypsilanti. Insofern ist man da sozusagen auch bei der, also die eine Seite ist immer nur so stark, wie die andere schwach ist. Auch das spielt dabei eine Rolle. Und das ist ein Thema für sich. Also dieses System Koch hat natürlich auch davon profitiert, dass es diese erfolgsverwöhnte SPD geschlagen hatte und sie in einen Zustand versetzt hat, der Lähmung, aus dem sie viele, viele Jahre nicht rausgekommen ist. Dass sich die Gewerkschaften gegen die Nominierung von Hoff für diesen Posten gewandt hätten, habe ich auch nicht gehört. Mhm. Wüsste ich auch nicht. Was ist aus dem Psychiater geworden, war auch noch so eine Frage. Der Psychiater arbeitet nach wie vor. Er ist, wie gesagt, bestraft worden von einem Berufsgericht wegen dieser Falschbegutachtung zu einer Geldstrafe. Er hat nicht seine Lizenz entzogen bekommen. Es sind immer noch Verfahren in dem Zusammenhang am Laufen. Er bekommt im Moment, der hat schon auch einen ordentlichen wirtschaftlichen Schaden davongetragen, sicher, weil er eben vom Land Hessen jetzt keine Aufträge mehr bekommt. Die sind da vorsichtig geworden, logischerweise. Aber ich denke auch, dass da dieses, das ist ja ein Bereich, in dem man sehr selten reinblickt, weil man so wenig damit zu tun hat, berufsrechtliche Fragen, wer darf welchen Beruf eigentlich unter welchen Bedingungen ausüben, wann kann ich jemanden Beruf, die Ausübung eines Berufs verbieten, das ist eine Geschichte, die sicher auch nochmal gerichtlich überprüft wird. Die Steuerfahnder selber sind ja da auch vor Gericht aktiv und ich denke, da wird was passieren. Wie alt ist der Mann? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, aber die Frankfurter Rundschau soll das fordern. Das soll ein Psychiater nicht mehr praktizieren. Er wusste ganz genau. Wenn er das nicht wusste, muss er selbst Psychiater. Ganz genau. Entschuldigung, was ist denn eigentlich mit der Abteilung der Wirtschaftskriminalität? Was ist aus dieser Geschichte Sache geworden? Die gibt es, die arbeitet. Sie arbeitet nicht mehr so spektakulär wie unter Schaumsteiner, weil der Nachfolger nicht so medienwirksam agiert, wie Schaumsteiner es gemacht hat. Ich glaube aber nicht, dass sie durch den Abgang wesentlich geschwächt worden ist. Der Wille zum Bekämpfen besteht. Er ist ja bekanntlich von der Firma abgeworben worden, wo er auch nur mäßig glücklich geworden ist. Ja. Also, und jetzt ist er wieder privat. Ne? Jetzt ist er wieder privat, ja. Er war kurz bei der Bahn. Ja. Du nochmal, mach's kurz. Nur zwei Gedanken. Ich finde es hervorragend, dass Sie heute hier sind, weil Sie haben mafiotische Strukturen oder mafiotische Systeme aufgezeigt. Und ich sage jetzt nicht, dass die CDU eine Mafia ist, sondern es hat diese Züge, es hat diese Strukturen, was Sie heute hier geschildert haben. Und Sie sind ja jetzt auch zu Gast hier bei Business Crime Control, das passt also exzellent. Der zweite Punkt ist der Kunstgesellschaft ist hier. Es gibt eine Wirkung auf die Kultur, auf die politische Kultur, auf die gesellschaftliche Kultur. Und das ist genau diese Frage, wo ist die Opposition, wo sind die gesellschaftlichen Kräfte? Sie sind nicht da, weil dieses System Koch so stark ist, in allen Bereichen eingedrungen ist und wir es zugelassen haben, dass sie dort Platz nehmen können. Also das heißt, es liegt jetzt nicht an der Frankfurter Rundschau, jetzt Kampagnen zu machen, das würde Ihnen sofort zum Nachteil gereichen, so wie ich auch denke, dass das Buch Ihnen zum Nachteil gereicht. Aber Sie müssen das Risiko eingehen. Es sind die gesellschaftlichen Kräfte, die aufstehen müssen. In welchen Formen, wissen wir nicht. Sie sind auf jeden Fall, das System ist so medial exzellent aufgestellt, dass es sogar eine Wirkung hat auf eine demobilisierende Wirkung auf die Oppositionsparteien. Ich war ja öfters im Landtag und habe mit verschiedensten Leuten gesprochen. Die trauen sich nicht mehr, die sind so platt gemacht von dieser Kochwalze, die trauen sich noch nicht einmal eine Alternative zu denken, sondern die laufen mit, die sind platt. Und ich gebe als letztes ein Beispiel nochmal zu den Fragen, den Niedergang Konservatismus und die Wirkung auf die CDU und die Wirkung auf die Gesellschaft. Obama hat bei Beginn seiner Präsidentschaft es nicht gewagt, das zurückzudrehen, was Bush mit Homeland Security gestartet hat, nämlich den Angriff auf die Freiheits- und Bürgerrechte. Mhm. Er hat das nicht zurückgedreht. Und ich glaube, es liegt an der Gesellschaft, da jetzt die Wirkung des Systems Koch gegenzusteuern. Und das ist eine lange, lange Arbeit. Aber es muss konzentriert laufen, auch mit Hilfe der Medien. Wir haben zu wenig kritische Medien in diesem Land. Also, wie gesagt, Sie sind alle platt, Herr von Bebenburg. Also den Tarek Al-Wazir empfinde ich nicht als einen Plattgewalzten, sondern als einen durchaus aktiven Kochfeind, Kochgegner mit eigenem Kopf. Er ist ja auch teilweise ein Opfer von dieser Wahlkampagne. Also im Moment verändern sich ja die Gewichte, kann man sagen. Es gibt schon sowas wie Morgenluft in der Opposition. Das hängt sehr stark mit dem Niedergang der FDP natürlich zu tun. Und es hängt thematisch sehr stark mit der Energiewende zusammen, wo ja die Grünen nun gerade feststellen, dass sie, da sind wir im Grunde auch wieder am Gedenkanlass des heutigen Tages am Ende angekommen, wo die Grünen sehen, dass eben sie in der Energiepolitik sich in einer gewissen Weise durchsetzen können, auch in der CDU da einen offeneren Gesprächspartner finden. Das ist ja, wenn man von inhaltlichen Veränderungen redet, sicher eine der gravierenden Veränderungen. In Klammern auch in diesem Fall, die Hessen sind da immer besonders missmutig, wenn es um Veränderungen politischer Linie geht. Auch hier hat Bouffier also so lange wie kaum ein anderer Landesverband gezögert, sich dieser Entwicklung anzuschließen. Abschalten der Atomkraftwerke. Aber im Moment gibt es tatsächlich, erlebe ich das auch im Landtag so, dass es eher, dass die CDU sich stärker zurücknimmt, dass sie versucht, konsensfähiger, kompromissbereiter daherzukommen, um eben, weil sie sieht, dass sie so, wie sie jetzt regiert, jedenfalls nach den derzeitigen Umfragen, nicht wird weiter regieren können. Insofern wird das die Amtszeit Bouffier wahrscheinlich eine erheblich kürzere als die Amtszeit Koch. Ja, nicht schlimm, wenn die SPD gut wäre. Ja, erstmal vielen Dank, das ist ja wirklich großartig, wie das alles zusammengefasst wird und auch meine Erinnerung gerufen wird, denn der größte Schwachpunkt, glaube ich, der Gesellschaft ist ihre Vergesslichkeit, ihre Sprunghaftigkeit in Bezug auf Wahrnehmungen. Es braucht nur eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden und schon vergessen die Leute, was vorgestern war. Insofern ist natürlich auch erklärt, warum solche Parteien sich immer wieder erfolgreich zur Wahl stellen, weil die Vergesslichkeit sehr groß ist und ein Schwachpunkt, finde ich, die Personalisierung. Das könnte man jetzt als Angriff auf den Begriff Systemkoch auch anwenden. Ich will es aber nicht tun, wir sprechen ja auch vom System Berlusconi. Es scheint mir aber ein sehr verwandtes Prinzip zu sein und man könnte genau mit den gleichen Argumenten, die Sie anwenden in Ihrem Buch, auch vom System Kohl reden. Im Grunde wäre dann Koch ein Subsystem. Man muss allerdings, glaube ich, doch stärker, und insofern fand ich den Gedanken gut, eine Fortsetzung, und zwar nicht eben unter dem Blickwinkel der politischen Geschichte von Herrn Koch, sondern seiner ökonomischen jetzt. Denn jetzt ist er ja Chef eines Weltkonzerns, der meines Erachtens überhaupt nicht abgehakt ist, sondern wir haben noch nicht angefangen, uns mit Bilfinger und Berger zu beschäftigen. Ich war jetzt bei der Heinrich-Böll-Stiftung auf einer internationalen Konferenz. Da hat ein nigerianischer Professor von Julius Berger gesprochen und hat diese Firma, die ja sozusagen auch zu Bilfinger und Berger gehört, gesagt, das ist die Krake Nigerias, die beherrscht dort nach dem System Koch, wenn man das mal jetzt übertragen will, dieses gesamte Land. die Regierungen und alles, was dort geschieht, und schöpfen dort die Werte ab, indem sie Bauprojekte und etc. an sich reißen und keinem eine andere Chance der Entwicklung lassen. Das wäre ein Thema, weiß ich nicht, ob Sie das machen wollen, weil Sie ja sehr auf Hessen jetzt konzentriert sind, auch beruflich. Aber es wäre natürlich eine tolle Aufgabe zu beobachten, was dieser Konzern Bilfinger und Berger jetzt mit dem Herrn Koch macht und umgekehrt, was der Herr Koch aus dieser Geschichte macht. Sie haben ja sicher auch in Spiegel Online und in der Financial Times lesen können, als Koch rüberging auf die andere Seite, er hätte jetzt gleich mit Bestechungsaffären zu tun, die den Konzern betreffen und die er jetzt lösen und bereinigen soll, und mit direktem Bezug auf Julius Berger, also der nigerianischen Niederlassung, wenn man das mal so will. Das ist zwar ein Staatsbetrieb dort, aber zu 49% und effektiv ist Bilfinger und Berger dort beteiligt und beherrscht dort die Lage. Und ich denke, das wäre ein Teil des Systems Koch. Da würde auch die Personalisierung sozusagen überwunden, wenn man zeigt, dass diese internationalen Wirtschaftsstrukturen überall solche Systeme schaffen und eine völlig neue gesellschaftspolitische Debatte stattfinden müsste über die Frage, welche Systemveränderungen erleben wir zurzeit. Ist das eine Refeudalisierung, also die Aufhebung aller Abgrenzungen, die das bürgerliche Verfassungsrecht mal vorgesehen hatte, oder haben wir es zu tun mit völlig neuen Varianten, die unter Umständen uns noch gar nicht vom Begriff her, von den Begriffen her zugänglich sind. Also das würde ich gerne gewissermaßen zurückgeben. Ich glaube, dass das Thema tatsächlich hochspannend ist. Es ist natürlich ein Riesenkomplex, wie man schon merkt, auch an der Schilderung, die Sie haben. Das ist sicher eine Aufgabe, die Journalisten nicht alleine leisten können, sondern wo die Wissenschaft mit ihren Möglichkeiten einen erheblichen Beitrag leisten kann. Ein Wort wollte ich noch zu sagen zum Systembegriff oder zur Personalisierung. Dabei finde ich eine interessante Bemerkung, der Begriff System Kohl ist eingeführt worden in die öffentliche Debatte von Friedbert Pflüger, einem CDU-Politiker, der sein Buch so genannt hat, als ein Kohl-Kritiker aus den eigenen Reihen, ehemals ambitionierter, der wollte mal regierender Bürgermeister von Berlin werden, etc., pp., war mal Büroleiter vom Schäuble. Da gab es also diesen Begriff und diese Kritik, die damit verbunden war, aus den eigenen Reihen. Das Buch Ausgekocht kommt aber, wie Sie sehen, nicht aus den eigenen Reihen, und es ist auch nicht sichtbar, dass irgendwas dergleichen in den eigenen Reihen entstehen würde. Und das ist, glaube ich, ein gravierender Unterschied in der Frage, wie reformfähig ist diese Organisation bundesweit nach Kohl gegenüber hessenweit nach Koch. Noch eine Frage kann ich zulassen. Wenn keine mehr da ist, sagen wir ganz herzlichen Dank, Herr von Bebenburg. Noch eine Frage an Sie. Glauben Sie denn, Ihr Buch hat in dem Sinne, wie dieser Frau sagte, dass man mehr Bewusstsein schaffen soll, hat ein bisschen mehr an Bewusstsein geschaffen und an Widerstand und an bürgerlichem Nachdenken? Also ich freue mich über die Veranstaltung, deswegen freue ich mich auch sehr über die Einladung heute hier. Business Crime Control Kunstgesellschaft, vielen Dank, dass Sie das möglich gemacht haben. Eigentlich das Erfreulichste an dem Buch finde ich, dass ich unterwegs bin, dass ich viele Leute treffe und Diskussionen eben häufig auch so intensiv und so engagiert geführt werden wie heute hier. Und dass man merkt, es gibt ein breites Bedürfnis, sich zu artikulieren, Alternativen zu finden, zu verstehen, was da vor sich gegangen ist. Und ich glaube, dazu hat das Buch sozusagen als Anstoß ein bisschen was beigetragen. Und das ist das, was mich freut. Und wer das Buch noch nicht kennt, ich habe noch ein paar mitgebracht, die ich Ihnen für 14,95 gerne überlasse. Sie sind ja auch der Absatz. Gut. Das beruhigt mich. Mich auch.